Wasser. Omatasat. Omatasat. Omatasat. Wow, das war ein emotionaler Einstieg in den Podcast Humoralpathologie von und mit Roger und auch noch Tim, Henrik und Henning. Und auch Kopeschu, Becker, Hibi, Becker. Eckertosaurus. At twitter.com. kleinwecker.de/. Und ja. Was passiert noch? Was wir noch machen heute. Ja, wir machen noch am Anfang immer die Zusammenfassung. Nein. Also zum Beispiel machen wir immer Ursprungsnamen. Ja. Die ständige Rubrik. Mhm, die ständige Rubrik. Ursprungsname ist auch vertreten. Durch? Später, auf jeden Fall. Ja, warum nicht jetzt? Okay, also Ursprungsnamen. Okay. Diese Woche leider keine Ursprungsnamen. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile die Hörer komplett verwirrt haben mit unseren Aufnahmeterminen. Ja. Weil einfach keiner mehr weiß, wann er jetzt wieder schreiben muss, dass er einen Ursprungsnamen haben möchte. Ja. Ich glaube, wir haben den Markt einfach komplett erschlossen. Oder ob es jetzt genau gesättigt ist. Ja. Ja. Das kann sein. Jeder, der einen will, hat einen. Aber bald gibt es ja Reiki-Namen noch. Genau, ganz bald. Hast du jetzt deine erste Einweihung Nein. nicht gemacht? Warum machst du das? Du hast versprochen, vor zwei Monaten, dass du das jetzt endlich mal machst. Ja, das stimmt. Das schöne Ebay-Geld. Eigentlich ist das hier eine Intervention. Okay, du weißt, für mich für Reiki. Reiki. Eine Reiki-Intervention. Genau. Und wir wollten alle mal sagen, dass wir uns Sorgen um dich machen. Okay. Und um dein geistiges Reiki-Wohl. Apropos Reiki, uns hat doch jemand geschrieben, das können wir noch mal kurz erwähnen, der Frank Dörr, als wir mal eine Folge gemacht hatten über CQC, chinesische Quantenmethode, da haben wir über einen Artikel geredet, wo jemand das ausprobiert. Und dieser Mensch hat uns geschrieben, dass wir ihn doch verlinken sollen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Ja. Und ja, dann können sich Leute, die noch mehr über diese chinesische Quantenmethode denken wollen, können sich das nochmal anschauen. Ja, und es war auch interessant. Also es ist jetzt ein kleiner Spoiler für die, die den Artikel noch lesen wollen oder den neuesten Kommentar darauf. Die spulen am besten 10 Sekunden vor. Also er ist jetzt nicht mehr beim CQM machen, denn er macht jetzt Tai Chi und das hilft seinem Rücken besser als CQM. Gut. Was ja eigentlich auch sinnvoll ist, weil man bewegt sich dabei. Wobei ich immer noch nicht weiß, was CQM ist. Das war doch das, wo man nicht rausfinden konnte, was es ist. Ja, aber das war konkret. Ganz extrem war, was man nicht rausfinden konnte. Ja, das war das, was ganz extrem war, wo man nicht rausfinden konnte, was es ist. Okay, ja, dann was kommt jetzt? Ihr wolltet was spotten, habe ich gehört. Ja, spotten und gespottet werden heißt es ja in Tübingen seit neuestem. Ja. Oder wie lange eigentlich? Also wir haben uns entschlossen, unsere sehr beliebte Rubrik Hennings Love Corner wieder zu beleben. Ja. Weil es gibt jetzt an vielen deutschen Universitäten und auch sonst wo auf Facebook sogenannte Spotted-Seiten. Das haben wahrscheinlich alle schon mitbekommen, die zum Beispiel Deutschlandfunk hören oder Spiegel Online lesen oder den Bayerischen Rundfunk lesen auf der Seite br.de. Oder Le Monde Diplomatique. Ja, oder so. Also es ist so eine, das sind so Portale. Mhm. Das kennt man ja, wenn man in der Bibliothek oder in der Mensa ist oder in der Kasse bei Rewe und da sieht man die Traumfrau. Ja. Oder den Traummann. Oder den Traummann. Naja, Traumtyp. Oder den Traumschwarm. Den Traumschwarm. Stecher. Traumschwarmhengst. Ist wieder eine Tiersendung heute. Den Traumschwan. Nee, Schwäne sind widerlich. Ja, aggressiv. Aber während man noch überlegt, wie man das jetzt den jetzt bezeichnen sollen, was wir jetzt ja auch gerade hatten, ist der schon weg. Jetzt gucke ich. Ha. Nee, ist nicht mehr da. Ich muss jetzt bezahlen und die Frau guckt mich komisch an der Kasse. Ja. Und dann, wie soll man diese Person wiederfinden? Man kann natürlich jeden Tag jetzt um dieselbe Uhrzeit zum Rewe gehen. Dann wäre es ein französischer Film. Oder man benutzt Facebook. Yeah. Wo jetzt diese Spotted-Plattform gibt und dort kann man dann ausrufen. Dann sagt man, hey, Traumschwan-Hengst, ich habe dich gesehen mit deinen Chino-Hosen und deiner Cardigan-Jacke und deinem blau karierten Oberhemd. Ach, der sieht ja genauso aus wie ich. Ups. Nee, also es war jetzt mal einfach irgendeine Beschreibung. Zufällig. Nicht von mir selber. Mhm. Und dann kommt vielleicht eine Antwort darauf. Also so kann man diese Personen finden. Und weil das jetzt gerade in Universitätsstädten gut läuft, gibt es jetzt vor allen Dingen an den Universitätsstädten diese Facebook-Seiten auf Spotted. Das ist ja, da wird immer gesagt, die haben eine Seite gemacht, aber das ist eigentlich nicht so wirklich toll, weil die haben eine Seite auf Facebook gemacht und das ist so eine Sache von 3 Minuten. Man ist dann auf diesen Bandwagon aufgesprungen. Das kommt, glaube ich, aus dem angelsächsischen Raum. Aus dem anglo-sächsischen Raum. Und der ist ja, das ist ja dann schon die Inseln, oder? Ja. Das ist nicht die USA. Ja, ja. Nein. Da gibt es auch zum Beispiel Spotted on Dublin Bus oder sowas gibt es ja, auch. Dublin, England. Also es gibt so viele Spotted-Seiten, dass man dann auch irgendwann den Überblick verliert. Ja. Spotted on Isle of Man. Da fährt man immer nur hin mit Motorrad. Ja. Warum eigentlich auf die Insel mit dem Motorrad? Das ist die Schneid. Weil es eine Herausforderung ist. Das ist echt eine Herausforderung. Herausforderung für die Arschmuskeln. So, jetzt wissen alle Leute, warum du nicht das Mikro hast. Aber ich übergebe es jetzt. Du musst jetzt immer Ja sagen. Okay. Ja, auf jeden Fall, die Spotted-Seiten, die sind jetzt so beliebt geworden, dass es jetzt auch zum Beispiel bipflirt.de da sich gebildet hat. Aus dem Äther heraus. Aus dem Äther, das ist eine Seite, ein Projekt. Da werden einfach sozusagen alle Einträge von diesen verschiedenen Spotted-Seiten, also mit Zusammenarbeit mit denen, werden so rausgesaugt auf eine andere Website. Und dann kann man sich das da so auf so einer Metaebene angucken. Dann kann man einfach eingeben, auf welcher Uni bist du gerade? Dann gibt man da ein Augsburg und dann kriegt man alle Einträge von Spotted Augsburg. Also meiner Meinung nach sollte das jede Bibliothek selber anbieten. So ein Chatfenster für die eigene Bibliothek. Und dann kann man sagen, Ebene 2, Chatroom sowieso, Computerterminal sowieso, winkt oder zwinkert. Und dann kann man sich einfach umdrehen, gucken. Gefällt mir nett, drehe mich wieder um oder gehe ich einfach in einen anderen Raum? Genau. Oder will ich einfach nur lernen? Stimmt, aber ja, das ist nämlich auch das Problem. Bipflirt ist halt, man denkt halt, warum kommen immer Bibliothekengesuche dort? Und das liegt natürlich daran, dass es einfach eine besondere Situation ist, in der sich gerade Studenten befinden. Die sind in Bibliotheken immer. Und da kann man, wenn man jetzt einen Schwarm sieht, selbst wenn man ihn ansprechen möchte, geht das nicht. Warum nicht? Weil dann gibt es böse Blicke und Man kann sich doch so wie früher einfach Zettelchen zuschieben. Nein. Oder so einen Schokoriegel kaufen unten in der Cafeteria und dann legst du ihn ihr auf den Platz, wenn sie gerade auf Klo ist oder so. Oder auf den Arsch hauen. Gesundheit. Oder man folgt. Gesundheit. Dann ist sie wieder Aufschrei. Oh, jemand denkt an dich. Ich bin total verunsichert. Ja, oder man folgt den einfach aufs Unibib-Klo. Oder das. Das ist auch nicht awkward. Zum Beispiel wie Tom Cruise in Top Gun. Das war auch so. Der war so penetrant. Der ist ja einfach aufs Klo gefolgt. Ja, auf jeden Fall gibt es auch die App. Habe ich heute ausprobiert. Die ist nicht gut. Von Bipflirt. Da kann man Bipflirt oder Spotted? Ja, also Spotted, diese werden ja von Bipflirt sozusagen alle zusammengefasst. Und da kann man sich auch auf dem Handy, dann gibt es den Flirt-Alarm oder den Love-Alarm oder ich weiß nicht, wie das heißt. Und erst dann, das eine, dann das andere. Und wenn halt du jetzt in Spotted Tübingen bist, dann kannst du dann, wenn eine neue Nachricht kommt, dann gibt es einen Alarm. Aber diese App ist nicht gut, weil man kann die Kommentare unter diesen Einträgen nicht sehen. Wenn da jetzt steht, ein Eintrag, der dich sucht und der auf dich zutrifft, dann kannst du nicht die Kommentare unten als moralischen Maßzeiger benutzen, um zu gucken, ob dieser Kommentar in Ordnung ist. Weil die Kommentarfunktion ist sehr, sehr wichtig in diesen Spotted-Portalen, weil dadurch kann man sehen, ob das ein guter Text war oder ob man jetzt auf was eventuell antwortet, was das creepieste aller Zeiten war. Also moralischer Kompass ist die Kommentarfunktion bei Spotted. Und die fehlt, ja. Und deswegen ist diese App zu nichts zu gebrauchen. Was auch manchmal fehlt bei Spotted, ist ein klares Kennzeichen über das Geschlecht der gesuchten Person. Das löst BipTalk, weil man kann da mit einem rosanen oder babyblauen Button antworten. Das ist schon mal sehr gut. Nee, das ist sexistisch. Ja, davon mal abgesehen, aber es hilft. Gibt es auch einen grünen Button für noch nicht so ganz Leute, die noch nicht so wissen? Die sollen nicht zu Spotted kommen, bitte. Teilnahmebedingungen. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt so die Geschichte. Dann kam im so im 16. Jahrhundert dann ungefähr, wurden diese Portale dann vom Papst Leo VII. In den Kaukasus. Ja, und wir haben ein paar schöne Beispiele dazu, denke ich. Ja, ich habe mir ein paar, also das Best-of von der Tübinger Seite, seit Februar rausgesucht. Wow. Weil da gibt es jeden Tag 3 ganz komische Einträge und also ist es häufig benutzt in Tübingen? Ist das wird schon so, sehr häufig benutzt. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, aber ist es jetzt so, dass so alle paar Minuten irgendwie oder... Na, nicht so oft, aber halt ein paar Mal am Tag kommt da schon was. Und ja, so 2-4 Mal. Am Wochenende mehr, weil da gehen alle Leute ins Kuckuck ins Top 10. Ah, okay. Und die sind recht amüsant, weil die sind zum Teil sehr ausführlich oder sehr vage. Ja. Und oft weiß man halt auch nicht, welches Geschlecht die gesuchte Person hat oder auch die Suchende. Was vielleicht ab und zu mal zur Verwirrung führt. Also ich habe jetzt die meiner Meinung nach interessantesten Einträge rausgesucht, aber auch einen Fake-Eintrag hinzugefügt. Eingeführt. Den ihr erraten müsst. Und wir müssen den Fake-Eintrag spotten. Ihr müsst ihn spotten und sofort auseinandernehmen. Was kriegt der Gewinner? Er kriegt einen riesen Schokobonbon. Aber nur mit der Original-Gavoa-Kakaomischung. Genau. Das ist nämlich unser erster Sponsor heute. Stork-Riesen. Stork allgemein. Ja, Stork hat tolle Produkte. Es gibt auf YouTube, das möchte ich den Hörern empfehlen, ein Werbevideo über die ganze Produktpalette von Stork. Super. Sehr sehenswert. Gut. Also ich fange nochmal an. Ich wollte noch sagen, ich mache das Ganze natürlich auch im Auftrag der Liebe. Ich will ja hier auch Leuten helfen damit. Unseren ganzen Hörern in Tübingen. Es kommt die Musik. Okay, als ich Freitag gegen 10 mit der Linie 3 fuhr, erblickte ich dich. Du hattest hellschwarze Locken und ein wettergegerbtes Gesicht, welches mich sofort ansprach. Außerdem trugst du eine schwarze Lederjacke, passend zum Gesicht. Das steht dann nicht, das... Gott. Das ist aber nicht die notwendige Ernst, den man da... Gott sei Dank war der Bus relativ voll, sodass ich sehr dicht neben dir stehen konnte. So. Plötzlich kam es zu einer schicksalhaften Vollbremsung, die mich genau in deine Arme warf. Für einen kurzen Moment dachte ich, wir würden uns küssen, da du mich plötzlich sehr intensiv anschautest und mich trotzdem noch festhieltest. Trotzdem. Leider ist dies nicht passiert und ich würde dies gern nachholen. Bitte melde dich. Ich habe braunrote Haare und grüne Augen. Hoffentlich kannst du dich an mich erinnern und fandest diesen Moment genauso magisch. Mit dem wettergegerbten Gesicht. Also was denkt ihr, Mann oder Frau? Hellschwarze Haare, ist das einfach grau? Ich finde das echt komisch mit dem Mann oder Frau, weil es ist ja auf der einen Seite hat man das wettergegerbte Gesicht, was jetzt nach Mann klingt. Ja, das klingt schon nach Mann. Das ist keine Frau, also vielleicht schon. Ich meine, ich will jetzt nichts gegen Frauen mit wettergegerbtem Gesicht sagen. No offense, wettergegerbte Frauen. Aber, no fans. Aber das geht gar nicht, das genauso gar nicht, wie Orangenhaut. Fliegt er sie ja in ihre, seine Arme. Und Moment. Das Gender Gap wird überwunden, oder? Oder fliegt sie ihm in die Arme? Sie fliegt ihm in die Arme. Ja. Also ich glaube, die Autorin... Autor, beziehungsweise Autorin, es fällt dem Gespotteten, der Gespotteten... Ja, dann ist ja klar, ist das Mann. Ja. Was? Sie ist... Das Objekt. Das weitergegerbte Gesicht. Es ist aus dem Geschlecht der Merowinger. Okay. Dann genug. Ich glaube, der war nicht fake. Fake sind die alle nicht. Das, also außer der eine. Du hast ja einen gefaked. Nein, so eloquent bin ich ja gar nicht. Okay, also dann habe ich schon mal einen Punkt, weil ich zuerst gesagt habe, dass der nicht fake ist. Nein. Dass wir das nur aufgeschrieben haben jetzt. Das ist ein Länderpunkt für Henrik. So. Gesucht wird der super süße Typ, der heute aus der Fassungsgeschichte-Klausur geflogen ist. Was ich übrigens enorm unfair fand. Ich bewundere deinen Mut und ich habe dich einfach total vergöttert für diese Aktion. Hast du da laut gepupst und gerülpst? Weiß ich nicht. Das werden wir nie erfahren. Das war eine vergötterungswürdige Aktion auf jeden Fall. Deshalb würde ich zu gern erfahren, was sonst noch hinter diesem edlen Ritter von heute Vormittag steckt. Hat sie gescheatet und er hat das auf sich genommen? Er meint, das ist meine Schuld. Und dann ist er rausgeflogen. Nee, er hat wahrscheinlich irgendwie gespickt und ist rausgeflogen. Aber es war enorm unfair. Aber warum war er dann ein edler Ritter? Ich will mir jetzt ganz schnell mal den Punkt sichern, weil das ist auch nicht fake, weil Henrik die mir alle schon mal vorgelesen hat. Ja. Oh, das ist aber unfair. Ja, von Henrik. Ich kann das aber auch schon, deswegen habe ich jetzt einfach nicht gesagt, dass das kein Fake ist, weil ich das wusste. So, ich bin fair playing. Also ich glaube, der edle Ritter ist eine Frau. Du steckst zu sehr in deinen umgekehrten Geschlechterrollen fest. Dann wurde der Ritter zur Königin. Aber das ist auch echt, ich verstehe die Geschichte einfach nicht. Wieso ist er ein edler Ritter? Er hat ja nichts gemacht, was jetzt ein ritterlich war. Vielleicht kennt man heute das Konzept von edel nicht mehr. Aber wenn die Jugend heutzutage nicht mehr versteht, was Ritterlichkeit bedeutet, also ich gehe mal davon aus, dass das so 18-Jährige schreiben alles oder so, welche, die im ersten Semester sind, also 17-Jährige. Mhm. Vielleicht hat der Prof gesagt, nicht reden, und dann hat er dem Prof ins Gesicht gekackt. Das wäre wiederum sehr mittelalterlich. Projektil kacken. Richtig schön mit. Dann wäre er wirklich ein edler Ritter. Ich glaube, ich nehme es zurück, weil Tim hat das Konzept auch nicht verstanden. Dann ist es mit der Bildung in Deutschland doch nicht so verkehrt. Aber Ritter und so im Mittelalter hieß es doch Rülpset und Furzet, wenn es euch schmeckt oder so. Genau so. Das heißt, warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch etwa nicht geschmecket? Genau. Und vielleicht hat ihm diese Arbeit nicht geschmecket. Ja, und dann gibt es einen Geschmäckler. In your face. So, genug off-topic hier. Ja. Jetzt wieder on-topic. Und zwar mit einem ganz detaillierten Beitrag. Fake. Nein. Jetzt schon. Mr. Smart, gerade bist du in den Ammerbau reingelaufen. Dein petrolblauer Longsleeve passt perfekt zu der Farbe deiner Chino-Hose. Wie bei Hendrik. Deinen olivgrünen Cardigan hast du ausgezogen. Vermutlich ist es dir hier drin zu warm. Wie bei Hendrik. Wie immer in der UB. Ich wünschte, ich wäre der Grund, weshalb deine Körpertemperatur angestiegen ist. Aber leider hast du mich nicht bemerkt. Leider habe ich dich nicht angesteckt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich dich auf dem Campus erblicke. Um ehrlich zu sein, freue ich mich deines Anblicks schon seit dem Sommersemester. Fake, wir haben keinen Campus. Ja. Jedes Mal, wenn ich dein Antlitz erblicke, lässt deine intellektuelle Aura mein Herz höher schlagen. Dein leichter Undercut und die Nerdbrille lassen mich dahin schmelzen. Oh Gott. Zu gerne würde ich mir mal von dir an einem warmen Frühlingstag unter einer Eiche ein Buch vorlesen lassen. Und sei es das dicke, fette, rote deutsche Gesetzbuch, das du gerade vor dir liegen hast. Ich hoffe, irgendwann wirst du mal auf mich aufmerksam. Ah, diese Frau hat keine Ahnung von Interpunktion. Falls du das hier die nächsten 2 Stunden lesen solltest, ich sitze 2 Reihen hinter dir, habe braune, lockige Haare und eine beige-creme gestreifte Kastenjacke an. Oh Gott. Sprich mich an, wenn dir gefällt, was du siehst. Ich traue mich nämlich nicht. Und das ist das eigentliche Problem, niemand traut sich. Man kann doch einfach Leute ansprechen. Wo ist denn das Problem? Man kann einfach hingehen und sagen, hey, willst du mal einen Kaffee trinken? Wo ist das Problem? Das ist das Problem? Nein. Das Problem ist, wie scheiße Hipster die Leute sind. Ja, ich stelle mir die Situation so schön vor, wenn er dann mit seinem Freund mit dem leichten Undercut und was war noch Schreckliches? So eine Nerdbrille. Nerdbrille. Sich dann auf diese scheiß Neckar-Insel geht, sich unter einen Baum sitzt und dann liest man sich das BGB vor. Das ist doch nicht romantisch, das ist scheiße. Ja, man sollte das Schöne sich vorlesen. Aber ich würde auch gerne das Erhabene. Was denn? Ich finde, das ganz große Problem mit diesem Portal ist, dass ich keine Ahnung habe, was diese Anziehklamotten bedeuten. Das oder ist petrolblau. Das hört sich wirklich an. Petrolblau ist so türkismäßig. Das, was Becker da hat, genau. Das so ist grünlich-bläulich. Du hast aber so einen Farbverlauf auf deinem... Okay, für unsere Hörer, das sieht ungefähr so aus, wie wenn auf eurem Pulli euer Füller ausläuft. Ja, das hallo. Ist ungefähr die Farbe, wenn man es danach noch einmal gewaschen hat. Ich glaube, unsere Hörer wissen eh, wie petrolblau aussieht, petrolblau? Weil die sind solche Fashion-Victims wie ihr. Ja, das ist so blau mit viel Grünanteil, so seegrün-blau. So Seetang-grün. Ja. Ja. Aber ich so komisch, wie der Schwanz von König Triton. Aber wir hatten petrolblau oben und eine petrolblaue Chino an und noch dann dazu einen grünen Cardigan. Sieht ja so aus, als ob der so einen Onesie an hätte in petrolblau und dann noch einen grünen Cardigan drüber. Das ist genau der Typ Mensch, den ich hasse. Ja, schrecklich. Also an alle Hörer, die so etwas tragen, hört sofort auf zu hören. Wenn ich den sehe, gebe ich ihm einen auf die Nuss. Gestern. Auch nicht. Das ist echt schrecklich. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, was du eben gesagt hast, dass sich keiner traut, die anderen anzusprechen. Und das ist auch noch eine Sache, die bei diesen Spotted-Portalen sich ganz gut durchzieht. Dass es einfach den Leuten hilft, diese Schwelle zu überwinden. Und dass vor allen Dingen erstaunlicherweise, auch wenn das in einigen Artikeln immer so geschrieben würde, als ob dann sexgeile Männer immer schreiben würden, dass das so zu 2/3 Frauen sind. Ja, genau das Gefühl habe ich auch. Sexgeile Frauen nämlich. Aber wenn es Männer sind, sind die meistens total creepy. Männer ansprechen. Ja. Ja, aber das machen die ja nie. Also, wie man hier sieht. Ja. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder was von einer Frau. Hey, du hotter Blondie aus der Uni-Bib. Wir haben uns heute Dienstag mit den Augen gegenseitig verschlungen. Du warst mit 3 Freunden da, die großen Spaß daran hatten, deine Hose mit Wasser zu übergießen. Der hat sich in die Hose gepisst. Das könnten wir gewesen sein. Ich, blond, in blauem Strickpulli, hätte dich gerne näher kennengelernt, aber du bist gegangen, bevor es dazu kam. Würde mich freuen, wenn du dich meldest. Das kommt mir total seltsam vor, weil wenn ich mir das jetzt vorstelle, da ist jemand mit seinen Freunden, die ihm Wasser über die Hose und währenddessen, während das so ihm herum passiert, gibt es so einen Zoom auf sein Gesicht und die Zeit wird so langsam und er schaut so die Gegenüber so an und irgendwann macht so bang, bang, bang, bang und dann müssen alle nach Hause und man hatte nicht Zeit, sich kennenzulernen. Oder wie funktioniert das? Ja, das ist doch ein super Opener. Da kann er doch, sie kann doch einfach mit einem Handtuch da hingehen und es trocken machen. Ja, zum Beispiel. Das ist nicht creepy. Ja. Das wäre doch kein ganz Problem. Direkt und das zeigt einfach genau, was man möchte. Ach, die Hose ist zu nass, ja, die muss Hose aus. Ja, nein, erstmal versuchen, trocken zu machen, dann sagen, nee, die ist zu nass, die musst du jetzt ausziehen. Mhm. Ab aufs Uniklo, 10 Minuten. Oder komm mit zu mir, da trocknen wir das dann auf der Heizung. Ja. An den netten jungen Herrn Physiker, groß, blond und mit langem Bein, freue mich schon darauf, wieder ein Brot kaufen zu gehen. Für deine Ohrläppchen wird auch gesorgt. Auch creepy. War groß mit langen Beinen finde ich auch gut. Wie viele Leute gibt es ja groß mit ganz kurzen Beinen? Das wäre lustig. So Alligatoren aus Disney-Filmen, die haben immer so ganz langen Körper, so 5 cm Beine. Ja, Bananenmenschen. Hey, du sexy blonder Bananenmensch mit deinem langen Oberkörper und winzigen Beinen. Für deine Ohrläppchen ist auch gesorgt. Was soll denn das bedeuten, für deine Ohrläppchen ist gesorgt? Das weiß ich nicht, aber es klingt widerlich. Ich habe die Ohrringe mitgebracht, was soll das bedeuten? Oh, ich habe meine vergessen. Oh nein, deshalb habe ich die. Merli, drückst sie wieder raus. Ja, sie sind nicht dein. Ohrringe zurück. Hex, Hex. Und damit er mich nicht schlägt, haben wir gestern Brownies gebacken. Ah, das ist gut zu wissen. Von Becker ein praktischer Ansatz zum Thema Gewalt im Alltag. Merlin kommt nicht gut weg in diesem Podcast. Ich habe heute einen Artikel gelesen über häusliche Gewalt gegen Männer und habe gelesen, dass das noch so wenig behandelt ist, das Thema. Das ist ungefähr da, wo Vergewaltigung von Frauen vor 30 Jahren stand. Da wird nur ausgelacht, wenn man sagt, ich wurde von meiner Freundin verprügelt. Ja, bei Polizei. Wurden Frauen vor 30 Jahren ausgelacht, wenn sie gesagt haben, ich wurde vergewaltigt? Nee, das glaube ich auch nicht. Der Artikel war ein bisschen Quatsch. Das wollte ich damit sagen. Ab in die Klapsmühle, du verrücktes Weib. Ich glaube, es gibt da schon. Sei doch froh, dass sie überhaupt eine anpackt. Ja, genau. Eine höhere Dunkelziffer bei den Männern, die verklopft werden, die das nicht. Oder die halt von ihrem Partner, von ihrer Partnerin geschlagen werden. Aber trotzdem ist das mit Sicherheit nicht so, dass sie dann sofort ausgelacht werden, wenn die zur Polizei gehen. Also, wenn die Hörer, also, traut euch. Genau. Und auch wenn einer von uns hier Probleme hat. Ja, wir können da jetzt gern jetzt an dieser Stelle drüber reden. Wenn du wieder gegen das Regal läufst. Ich bin nur umgezogen. Also es gibt keine Beziehungsprobleme, die sich nicht durch einen jahrelangen Aufenthalt im Ausland lösen lassen, würde ich sagen. Stimmt. Zum Beispiel Thailand. Oder der Insel der Liebe. Wie heißt der Film? Die blaue Lagune. Paradiesliebe. Nein, der Film, die Insel der Liebe heißt The Beach. Nein, doch. Castaway. High Alarm auf Mallorca. Ja, schon, das ist echt die Insel der Liebe. Ja. Da tun die auch The 69 mit Jeanette Biedermann. So, jetzt Sport. Du bist jeden Dienstag mein wöchentliches Highlight im Unisport. Jeder Zentimeter von dir ist durchtrainiert und auf Präzision und Kraft getrimmt. Doch das ist bei Sportstudenten wohl normal. Deine Kicks rauben mir jedes Mal den Atem. Und ich würde dich gern mal ohne deine Kampfsportkluft sehen. Deine blonden Haare und die unglaublich süßen Grübchen, die du bekommst, wenn du lachst, bringen mich immer aus dem Konzept. Ich würde mich gerne konzentrieren und dich mit meinem Können beeindrucken, wenn du neben mir stehst. Aber dein tolles Lächeln, deine Persönlichkeit und dein unglaublicher Körper versetzen meiner Konzentration einen gezielten Sidekick. Sidekick. Ich hoffe, du wirst auch nächstes Semester noch mein Highlight sein, solange ich den Mut habe, dich auf einen Kaffee einzuladen oder was Sportstudenten so in ihrer Freizeit gerne machen. Deine vermeintliche Anfängerin mit Schwarzgurt. Die trinken ja immer noch einen schnellen Kaffee. Das ist jetzt echt schade, dass ihr, dass da jetzt steht Sportstudent, weil sonst hätte ich gedacht, das ist einer von euch gemeint. Ja. Aber was ist denn auf Dienstag? Moment, ich dachte, jeder Millimeter durchtrainiert. Und auf Kraft und Präzision sind nämlich Henning und ich auf jeden Fall getrimmt. Und eure kilometertiefen Grübchen. Die man nicht sieht wegen dem Bart gerade. Aber ansonsten. Ja, aber die sind unterwertige Grübchen. Ich habe aber bei dem auch, für einen Moment ist da mein Herz höher geschlagen. Dann ist mir wieder eingefallen, da habe ich gesehen, dass es nicht montags oder mittwochs ist. Aber wenn, montags und mittwochs sind ja Henning und ich beim Aerobic-Taido. Mhm. Also wer uns in Action sehen will. Ja, das ist nicht schwul, weil das ist mit Kampfsportelementen. Ich habe am Anfang gedacht, vielleicht meinst du den Trainer von diesem... Nee, das ist ja ein kleiner Türke. Ja. Wieso? Ist doch blond, oder nicht? Nee. Ja, es gibt doch blonde Türken. True Story. Aber der ist nicht groß und der hat keine Grüppchen. Das ist ein gemeiner Drillinstruktor und wenn der rumgeht, dann sagt er nur, du haust nicht richtig und du wächst dein Gesicht nicht richtig. Obwohl wir Aerobic machen, da braucht man sein Gesicht nicht decken. Da kann man nur eine reinbekommen, wenn man sich nicht im Takt bewegt. Hey, du asiatische Schönheit. Du bist die heißeste Bio-Bip-Aufsicht ever. Ich hoffe, ich sehe dich heute Abend im Kuckuck oder so. Das ist nicht Rebecca. Ja, das. Also das ist auch kein Fake. Dazu möchte ich sagen, kenne ich geile Schlampe. Das war nämlich der erste Kommentar. Ja, die Kommentare sind das Beste, hast du die gar nicht rauskopiert. Nee. Das ist immer das Beste, was in den Kommentaren kommt bei Spotted. Das war der Eintrag mit der schönsten Geschichte. Hast du es noch weiter verfolgt? Ich weiß es noch nicht mehr. Das war so, dass, also der erste Kommentar darauf war, kenne ich geile Schlampe. Und dann haben viele andere noch weitere kluge Kommentare abgegeben, wie zum Beispiel, die lässt aber nicht jeden an ihre Wangtanks und ich würde aber gerne an ihre Wangtanks. Wenn das ein lustiges Wortspiel ist, ist das nicht rassistisch. Und dann hat sofort das Viral Marketing Team der Studi und sonstiges Kneipe Kuckuck zugeschlagen und hat gesagt, wenn die geile Bio-Bip-Schlampe sich meldet, dann bekommt sie einen Abend kostenlos Cocktails im Kuckuck. Und daraufhin hat sich tatsächlich die Bio-Bip-Asiatin gemeldet. Oder irgendeine andere Asiatin. Schlampe oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja, auf jeden Fall, wenn sie sich meldet. Ja, und hat dann tatsächlich den Tat vollzogen und Cocktails... nur Cocktails getrunken. Im Cockpit. Im Kuckuck. Ja, und das ist, insofern sieht man, es kann auch lohnen, sich da drauf zu gucken, weil vielleicht kann man Cocktails abgreifen. Ja, weil sonst ist es gar nicht so günstig, weil im Kuckuck ist es jeden Tag Happy Hour von 21 bis 22.30 Uhr für 2 Euro pro Cocktail. Warum bin ich da nicht jeden Tag? Warum sind wir da nicht jeden Tag? Am Wochenende haben die bis 3 auf. Und warum sagt man Wangtanks, wenn es gar nicht so aussieht? Wer weiß, was sie damit meinen. Das möchte ich gar nicht wissen, aber es gibt ja mehrere davon. Die müssen ja so Bautze sagen. Ja, oder so Mandu oder wie diese. Ja, genau. Nikoman. Vielleicht meinen die ja was anderes. Vielleicht meinen die ja die Augen. Ich meine die ja Frühlingsrollen. Was? Geht es um einen Mann wieder? Geht's um Bruder dann Plural? Ach, Tim. Aber die Kommentare sind wirklich immer extrem gut bei Spotted, weil dann streiten sich dann immer Leute darüber, ob irgendwas sexistisch ist oder ganz schlecht und platt. Und dann sagen andere wieder, nee, das ist alles erlaubt. Wie darf man alles? Das ist nicht sexistisch. Das ist ein gesetzloser Raum. Aber auch moralischer Kompass. So, weiter geht's. Hallo, du bärtiger Adonis. Ich sehe dich öfter auch wieder alles sein von uns. Aus der Ferne mit einer Gruppe anderer Alpha-Männchen und Weibchen Richtung Mensa gehen. Aber du bist eindeutig der prächtigste Löwe. Deine starken Fußballerbeine zeichnen sich deutlich unter der Jeans ab. Es klingt merkwürdig, aber ich fantasiere jedes Mal darüber, ob du meine Beine mit einem gezielten Fußfeger brechen könntest. Du bist der zukünftige Großvater meiner Enkelkinder, ich weiß es. Du bist der Traum meiner Nächte, in denen ich besonders viel schlafe. Deine atemberaubende Ausstrahlung und Persönlichkeit verrät mir, dass auch du eine Affinität zu Träumen hast. Ich würde mich gerne mal mit dir auf einen Maultaschensalat treffen. Wenn du mal alleine bist, werde ich mich trauen. Ich bin der oder diejenige, der die sich vor dir auf den Rücken wirft, damit du mir den Bauch kraulst. Von einem Mann an einen anderen Mann. Das ist definitiv das ist der Fake-Eintrag. Bist du dir ja sicher? Ich stimme auch für Fake-Eintrag. Ich stimme überein mit. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil der könnte auch genauso gut ein echter Eintrag sein. Mhm. Vielleicht bis auf den letzten Teil. Ja, aber die stalken ja. Ich meine, ich finde die stalken schon ganz schön heftig zum Teil. Ja, das ist halt. Wenn die so sagen, ich beobachte dich schon seit Monaten. Aber ich finde diese Eintrag, gerade jetzt der, den du jetzt vorgelesen hast, der erinnert mich ziemlich an Herzblatt, den Moment, bevor die auswählen müssen. Und dann Susi nochmal zusammenfasst. Da bin ich indirekt durch beeinflusst worden. Tja. Ja. Hast du schön getroffen, finde ich, den Stil. Gut. Und du gewinnst eine Reise mit dem Herzblatt-Hubschrauber. In nach die Fuerteventura. Und ja, ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich ihre Beine brechen kann. Ja, so wie ganz oft hast du das. Wen hast du da beschrieben? Roger, oder? Ich glaube, er hat ein bisschen von hier. Wer ist denn hier der wertige Adonis? Alle. Und wer hat Fußballerweine? Jetzt guck mal. Hey, hey. Checking you out. Ich habe bestimmt nicht mich selber beschrieben. Und wer mag gerne Maultaschensalat? Das war alles Tim. Siehst du, du kennst uns nämlich gar nicht. Und wer mag gerne träumen? Ach, okay. Hallo? Bei den Träumen. Hast du wohl geschlafen? Oh, jetzt sitze ich hier an einem Tisch mit einem bärtigen Adonis. Ja, immer noch mit vier bärtigen Adoni. Adonoi. Adonatan. Adonemnon. So, jetzt wird's primitiv. Ach so, jetzt erst. An die heiße Blonde, die gestern mit der ebenfalls heißen Blonden im Kuckuck hart rumgemacht hat. Können wir nicht mal wieder einen Kaffee trinken gehen? Es grüßt der Initiator mit weiteren Fans. PS an die ebenfalls heiße Blonde, die gerade mit der heißen zuvor genannten Blonden hart rumgemacht hat. Auch du hast einen Fan. Was ist hart rummachen? Weiß ich nicht. So. Sich knutschen und zwischendurch hauen. Halt so, dass man die Zunge auch sieht. So ein Ultimate Kiss Boxing. Also, so Kissen, also du meinst so Kissen wie in Top Gun? Ja, genau. Kissen, wie es Robert Downey Jr. tut. Top Gun war noch nie so aktuell wie heute. Ja, ich habe gestern Top Gun gesehen, deswegen weiß ich jetzt, dass das alles gerade darin vorkommt. Das ist so, wie wenn man ein neues Wort zum ersten Mal lernt. Danger Zone. Also wenn du, habt ihr das auch, kennt ihr das? Das könnt ihr jetzt erklären, wenn man ein neues Wort zum ersten Mal hört, dass man das auf jeden Fall in den nächsten 24 Stunden nochmal hört. Auf jeden Fall. Das passiert mir immer. Woran liegt das? Dass man, weiß nicht. Ja, ist doch Quatsch. Magie. Wortmagie. Koto Dama. So, das musst du jetzt taggen. Koto Dama. An die süßeste Traumprinzessin weit und breit. Oh, jetzt auch mal über dich. Wow, jedes Mal, wenn ich dich sehe, gehst du mir den ganzen Tag, obwohl ich doch eigentlich lernen muss, nicht mehr aus dem Kopf. Du bist der Beweise dafür, dass eine Frau nicht nur hübsch, sondern auch unglaublich süß sein kann. Ich sehe dich leider nicht oft. Du wohnst vielleicht in einer anderen Stadt, da du immer mit einem Koffer unterwegs bist, der genauso klein und süß ist wie du. Das könnte halt wirklich Bäcker sein. Hinzu kommt, dass ich dich nie alleine erwische. Du bist immer in Begleitung einer ebenfalls attraktiven jungen Dame. Na, Merlin hat ja ein bisschen längere Haare, vielleicht. Ja, vielleicht wirklich. Nun zu deiner Person. Du bist klein, wow. Hast lange schwarze Haare, dein roter Lippenstift lässt mich schwach werden. Wenn ich dir in die Augen sehe und dein umwerfendes Lächeln erblicke, das mich zum Träumen bringt. Punkt. Du kleine Prinzessin, vielleicht hast du deinen Prinzen noch nicht gefunden. Wird langsam Zeit, dass es geschieht. Das will ich ändern. Kommentier doch bitte diesen Beitrag, wenn du es bist. Also es kann nicht Frau Oswald sein, weil die ist nicht mehr jung. Und hat auch nicht lange Haare. Und du kannst es auch nicht sein, weil du lächelst ja nie. Ich lächle nie auf der Straße und ich habe keine Freundinnen, also kann ich das nicht auch sein. Das ist keine Aber das ist ein guter Beispiel für so einen etwas creepieren Beitrag. Genau, das ist das gute Beispiel. Weil so total mit Superlativen vollgestopft, aber immer so, ich beobachte dich schon ganz lange. Was steht da? Für deine Ohrläppchen ist gesorgt. Ich verstehe den einen Satz nicht, wo die meinen, dass du nicht nur süß, sondern auch hübsch oder sowas. Ja, das schließt sich ja ansonsten aus. Ja, schön und süß. Normal schließt sich das halt aus. Ja, von schön nach süß nach LED. Und jetzt kommt auch wieder ein komischer. An die Dame mit den Modelmaßen aus Hogwarts. Aber Hogwarts falsch geschrieben. Hogwarts. Du hast meinen Zauberstab verzaubert. Mit deiner Avada Kedavra Umhängetasche bist du mir gerade im Kaufland aufgefallen. Mit dir würde ich mich gerne du das trimagische Turnier kämpfen, zusammen was trinken gehen, wäre aber auch ein guter Anfang. Dein Harry mit der blau-weißen Bommelmütze. Das ist so unmöglich schlecht, weil wenn man sieht, der ist offensichtlich Harry Potter-Fan, wenn man mit so einer Tasche rumläuft. Erstmal abgesehen davon, dass das auf jeden Fall ein Abschreckungsmerkmal ist, dass man dann nicht den Leuten hinterherläuft. Vor allem, weil ja das eines der drei verbotenen Flüche ist. Die darf man ja nicht einfach so irgendwo hinschreiben. Also, ja, genau. Das ist schon crazy Kuckuck. Ein Fall für Azkaban. Du hast es nämlich nicht richtig verwendet. Aber wenn man nämlich dann Anspielungen macht auf die besagte Serie und die falsch macht, das kommt nicht so gut. Und alles ungefähr, was da drin vorkommt, so falsch schreibt. Man kann noch hinzuschreiben, Klammer auf, ja, es sind die Slytherin-Farben, Klammer zu seiner Bombe. Das ist echt richtig lame. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Faustregel allgemein, wenn man so Leute sieht, dass man, die, wenn die so Aufdrucke von Manga auf den Taschen haben oder von so Sachen wie Harry Potter. Mhm. Ja, wenn das halt so dumme Nerds sind. Ja, dumme Nerds, genau. Die mögen wir nämlich auch nicht. Wir mögen keine Hipster und keine dummen Nerds. Richtig. Scheiße ist das. Alles scheiße. Normale Menschen. Und wer Musical mag, ist sowieso unten durch. Ja, bah. Wer geht mit mir zu Mama Mia? Ja, hier. Niemand. So ein Scheiß. Das war auch auf Spotted. Ja, das ist so, siehst du, das ist eine Versammlung von unsympathischen Menschen. Aber jetzt Leute, die Filme, Musik und Sport mögen. Ja, und Bücher. Wie Harry Potter. Habe ich und gesagt, ich meinte oder. Was, hä? So, wollt ihr noch eine unglückliche Liebesgeschichte? Ja. Dann ist gut. Oh. Ich habe dich vor einem Jahr im Kuckuck gesehen. Du süße Brünette, deine Ausstrahlung ist unfassbar gewesen. Leider habe ich mich nicht getraut, dich anzusprechen. Es war Schicksal. Vor 3 Wochen habe ich dich in der Butterbrezel wiedergefunden. Du sprichst perfekt Englisch und Deutsch, aber du bist Ausländerin und hast eine andere Sprache gesprochen, als du telefoniert hast. Vermutlich war es Türkisch. Wir haben uns gut verstanden. Wir hatten beide Heimweh. Ich bin auch Ausländer. Und ich habe dich gefragt, ob wir uns wiedersehen können. Du hast mich geküsst und gesagt, dass du als Medizinstudentin keine Zeit hast. Nicht weil dein... Das ist auch eine Art und Weise, eine eindeutige Nachricht zu senden. Nicht mal deinen Namen habe ich gekriegt. Und mir wurde das Herz gebrochen. Ich kann diesen Abend nicht vergessen. Vielleicht ja du auch nicht. Ich muss es einfach ein letztes Mal versuchen. Ich hoffe, du hast heute noch Abend noch keine anderen Pläne, obwohl ich es eher für unwahrscheinlich halte. Bitte melde dich. Wir sind die 2 Menschen auf deinem Tattoo, die Händchen halten. Ja. Was war denn das für eine Begegnung in der Butterbrezel? Ich weiß auch nicht. Standen die dann dabei? Standardbegegnung in der Butterbrezel. Warst deswegen du noch nie in der Bubre, Mann? Da geht's so ab. Ja, deswegen. Das ist einfach nichts reininterpretiert. Da vergisst man, will man vergessen, mit wem man rumgeknutscht hat. Da ist das normal. Darum überall geht's. Scherben und Rauch und der DJ ist crazy. Das geht mir gar nicht ums Knutschen, aber haben die davor... Haben die beide geweint, weil die Heimweh hatten, haben sich dann geküsst und sind dann gegangen. Ja, das ist echt sehr komisch. Also die Butterbrezel ist eine Bäckerei. Das kann man gar nicht. Die Butterbrezel ist ein Graum, wo nur Brezeln verkauft werden. Nein, die Butterbrezel ist kein Brezel, ist ein Tanzclub-Ding. Ach ja, es gibt noch einen Butterbrezel. Ja, ich habe verwechselt mit dem Brezelstübchen. Ach so, habe ich auch verwechselt. Aber doppelt verwechselt. Butterbrezel ist wie Jazzkeller in klein. Und das ist das Einzige, was noch aufhat, wenn alles zumacht. Wenn Henning im Schlosscafé die letzten... Wenn Gäste sogar das Lasti zu und die rausschmeißen muss, dann sagen die, wo sollen wir denn hin? Dann sagt Henning, geht doch in die Butterbrezel. Ja, in meiner Fantasie waren die trotzdem im Brezelstübler und es war noch lustiger, die Geschichte. Ja. Jetzt hat die Geschichte ihren Reiz für mich. Vollständig verloren. Ja, aber so ist es. Jetzt ist die Welt nach Spotted. Man ist super, super self-conscious. Es hat sich auch für uns eigentlich im Alltag eigentlich alles geändert. Ja. Zum Beispiel, man sieht, wenn wir jetzt einfach nur nach der Mensa eine Bumi kaufen gehen. Dann lächeln wir die Verkäuferin an, weil wir Angst haben, wenn wir das nicht machen, dass wir da nicht gespottet werden. Ja, ja. Und man schaut immer schon, man guckt sich so um, wer hat einen gerade angeschaut und holt dann das Handy raus. Ja. Und man sieht, wie Leute erstmal auf Facebook gehen. Ja. Man hat wirklich Sorge, weil auch in der UB war ich letztens, ich habe gesehen, dass... Das ist halt furchtbar. Das in der UB auf den meisten Rechnern war Facebook an. Ja. Die haben nicht gelernt, die haben Facebook gemacht. Gespottet haben die. Die haben gespottet. Und ich hatte ich super Sorge, ich will nicht mehr einfach so in die UB gehen. Also ich habe Sorge, ich gucke immer erstmal, wie ich im Spiegel aussehe, ob ich die richtigen Klamotten anhabe. Bin ich hässlich genug für die UB? Genau, habe ich meinen Hosenstall aufgemacht? Weil man muss ja irgendwie sich auch hervortun aus der Masse. Ja, hässliche Menschen können das gar nicht nachvollziehen, was wir hier durchmachen. Habe ich meine Fick-mich-Stiefel an? Nein. Mein I love beer T-Shirt. Ja, und habe ich meine Katze auf dem Kopf. Heißt das bei Männern eigentlich, ich fick dich, Stiefel? Habe ich mein Entencappy an? Ja, das ist auch lustig. Meine Pikachu-Mütze. Weil die haben die lustigsten, also sehr lustig an den Einträgen ist auch, dass Leute gut finden, die absurdesten Sachen machen und die blödesten Klamotten anhaben. Weil da war ein Eintrag, du hattest dein I love beer T-Shirt an Und dann am nächsten Tag hattest du dann dein Don't Follow Me T-Shirt an. Mhm. Oder hey, du siehst der Junge mit dem Entencap. Oder an den Sportstudenten, der gerade neben mir in der Bushaltestelle Liegestützen gemacht hat. Das hat mich total wuschig gemacht. Ja, dieser Akt der Männlichkeit. Wenn ich auf dem... Ich habe versucht, mit Lunges die Wilhelmstraße hier runterzugehen. Das sieht zwar ein bisschen doof aus, aber das hat mir auch keiner gespottet. So Lunges. So Ausfallschritte. Lunges. Ja, dass man halt so Walking Lunges. Das ist wie so ein Monty Python-Sketch. Ja. Das ist so wie umgelaufen ungefähr. Aber ja. Das ist so was offenbar mit uns beim Kaido. Du weißt doch, wir haben da Lunges gemacht. Das ist so Lungo, Kaffee. Nicht wie Kniebeuge, sondern so, dass man einen Schritt nach vorne macht und dann runterbeugt. Ja, halt wie bei Dummgelaufen. Ja, wie bei Dummgelaufen von Monty Python. Nein, das heißt auf Deutsch Ministerium für Dummgelaufen. Auf jeden Fall ist die Welt nach Spotted nicht mehr dieselbe für uns in Tübingen. Und gerade in so einer kleinen Stadt ist das halt ein größeres Problem. Ja, weil hier kennt ja jeder jeden. Ja. Man kann nicht ungestört in die Bio-Bib gehen, ohne sofort von Asiaschlampen angemacht zu werden. Ja, das darf man sagen. Keiner stört sich daran. Das muss man auch sagen. Ja. Wenn niemand was sagt, dann wird es immer so bleiben. Da ändert sich nichts. Es haben auch schon einige Spotted-Portale zugemacht, weil gerade das Niveau so weit gesunken ist, dass die gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr drauf. Spotted Malle. Nee, Spotted Derby München. Aber die haben auch dann... Ist das die Bibliothek, wo die so Rutschen haben? Oder ist das in der... Nee, das ist in der anderen in München, der TU. Ah. Da haben die Rutschen in der Bibliothek. Ja, also, da kann man von oben runterrutschen. Das ist total absurd. Die haben wirklich so ganz riesige Wasserrutschen. Hey, du siehst aber aus. Ich habe dich heute elegant rutschen sehen. Ja. Ich habe einen Upskirt bekommen. Da müssen die immer bestimmt abends so die Besoffenen rausscheuchen. Mit einem Affenzahn kamst du aus der Rutsche geschossen. Einfach so in mich rein. Aua. War es für dich auch ein magischer Moment. Du hast dir zwar das Knie blutig geschlagen. Hm. Die Tübinger Bib hat ja nur ein Bällebad. Vielleicht, ja. Für Kinder. Also was sind eure Empfehlungen? Eher so Spotted oder Bang with Friends? Bang with Friends? Also ich mach Bang das immer Friends ist ganz unsicher, habe ich jetzt gelesen. Habe ich wirklich gelesen, aber es war so... Ich habe da so die ein oder andere Abmachung im engen Freundeskreis. Okay. Das geht vielleicht nicht mal über diesen Raum hinaus. Ja. Richtig. Augen auf beim Partnertausch. Ja, Trendsport zwingen, habe ich jetzt eine Dokumentation gesehen. Auf RTL. Ja, das ist ein Trendhobby, oder? Ja, früher war es so, dass die Hauptkomponente auf Sex mit fremden Leuten. Das wurde gesagt in der Doku über Swingen. Heutzutage ist es ganz anders. Es geht eher um Sehen und Gesehen werden. Und früher war das auch was für alte Leute und jetzt ist es für junge Leute. Mhm, also wie UB. Ja, eigentlich ist es genau wie UB. Kein Unterschied. Und es wurde auch gesagt, inzwischen sind sehr viele Frauen, die das machen. Mhm. Also auch so, einfach allein. Mhm. Beziehungsweise mit ihrer Freundin. Die kriegen ja auch Geld dafür. Nee, umsonst. So. Und früher, die müssen sogar Geld zahlen, um da rein zu dürfen. Und früher war es so, da gingen Frauen... Männer, um da rein zu dürfen. Alle. Ach so. Früher gingen Frauen miteinander auf Toilette und jetzt zusammen in den Swingerclub. Das war das Fazit der Sendung. Und man nennt sie die Swing Kids. Die Swing Kids, genau. Ja, das klingt sehr plausibel. Ich glaube jedes Wort. Also ich kann das nicht beurteilen. Ich bleibe immer zu Hause und warte auf den Tod. Am Computer. Am Computer. Computer-free. Oh, ich sehe gerade, wir nehmen schon 40 Minuten auf. Ja. Da sind wir jetzt vertraglich gefordert, ein Wort unserer Sponsoren rein zu schneiden. Ja. Daher, ich war letzte Woche einkaufen und ich habe mir diesen schönen Ledergürtel gekauft. Hier, Bäcker. Der sieht wirklich schön aus, aber weißt du, wie dieser Gürtel noch besser wäre? Mit einem Audiobook dran. Nein, wenn er nicht aus Tierleder wäre, sondern aus Menschenleder. Deswegen, liebe Hörer, geht zu eckige Klammer zu, eckige Klammer auf, humanleather.co.uk. Human Leather Products. We only craft the best and most beautiful products out of our unique leather. We have produced bespoke items for some of our clients. But due to the limited size of the length that we work with, we are limited to what items we can fashion out of the leather. Also diese Firma macht Kleidungsstücke aus Menschenleder. Jetzt echt? Ja. Man kann kaufen für etwa 14 9.000 US-Dollar oder 9.000 Euro. Das Necronomicon? Nein, kann man sich ein menschliches Leder-Portemonnaie kaufen. Oh, ein Schnäppchen. Ja, oder ab 10.500 Euro kann man sich einen Gürtel kaufen. Das ist so ist Oma immer bei mir. Mega creepy. Oder für ab 18.000 Euro ein paar Lederschuhe aus echtem Menschenleder. Yeah. Wenn ich mal tot bin, will ich ein Krokodillederimitatschuh werden. Und meine Kinder zwingen, diese Schuhe zu tragen. Ja. Ihr fragt euch, das ist illegal. Das ist absolut nicht illegal, weil die haben. Aber wo kriegen die das her? Ja, die haben mit Leuten Verträge gemacht. Mit die Günther von Hagen. Die haben gesagt, nachdem ihr gestorben seid, verkauft uns euer Leder. Ich habe Leichenüberschuss. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das gute Ware dann ist. Weil doch. Man nimmt doch eigentlich von dickhäutigen Tieren und macht dann Leder. Dann ein paar dicke, der Mensch. Kalmont. Aber menschliches Leder ist das pureste und das schönste pureste. Und weichste Leder, das es gibt. Das ist nicht so wie ein niederes Tierleder. Außerdem gibt es jetzt neu im Angebot auf große Nachfrage, das ist vor allen Dingen für unsere Hörer interessant, menschliche Leder Power Bracelets. Yeah! Und zwar Power. Ist es das so, dass das Leder, das über den 7 Chakren der Menschen liegt, genommen wird, um halt besondere Power-Armbänder herzustellen. Gibt es auch so ein super duper Wurzelchakra-Armband aus Penishaut? Ja, gibt es sogar so einen Lederring aus Penishaut? Aus Vorhaut. Eine künstliche Penisvorhaut. Das wird ein Penisring aus Vorhaut. Oh Mann. Okay, das gibt's leider nicht, aber das wäre das wär awesome. Vielleicht kommt ja bald so Human Leather Sex-Toy. Ist ja echt lingamtastisch. Nee, ja. Aber es gibt das Sa-Vishu Manipura Bracelet. Das gibt einem physische Stamina, mentale Klarheit und Furchtlosigkeit, weil man in einem echten Armband aus Menschenleder rumläuft. Und es gibt das Swadhi Muladra Bracelet. Das gibt einem sexuelle Energie, Männlichkeit und Fruchtbarkeit. Es ist halt aus den Chakren das Leder, also was über den Chakren liegt, das sind 7 Chakren und deswegen kannst du es halt auch wirklich recht genau anwenden. Deswegen, es gibt doch das Wurzelchakra. Das Wurzelchakra, genau, am Zwerchfell. Du musst aber ins Mikro sprechen. Es ist am Zwerchfell, ich dachte, das sei weiter unten. Achso, ja, genau, es ist so in der to Leiste. To the south. Leiste. Ich möchte einen Wunsch äußern für ein Produkt. Ich hätte gerne eine Peitsche aus menschlichen Armen. Vorne immer noch so ein Finger dran ist mit einem Fingernagel. Ah, das wäre gut. Oder eine ganze Hand, dass man so klatschen kann auf Entfernung. Ja, weißt du, so eine Hand wie an so einem Plastik, an so einem grünen Plastikschleim. Ja, genau. Aber mit einer echten Hand. Aber das ist ja Leder, es ist nicht Leichenteig. Das wäre ja widerlich. Was macht das? Hat nicht viel weh. Also Tim, man trägt doch keine Leichenteile. Das ist ja ekelhaft. Raus, Tim. Aber wirklich. Außerdem, was sagt unser Sponsor dazu jetzt? Wir wollen jetzt nicht durch den Dreck ziehen. Nee. Also es gibt noch als letztes das Sa'ana Muladra Bracelet. Das ist auch für physische Kraft und sexuelle Energie und ein Immunitätsboost. Yeah. Boost. Rechtliche Immunität. Noch immuner als vorher schon. Aber das klingt wie das Beste. Besonders gut für Abgeordnete und Botschafter. Ich glaube, die meisten Botschafter tragen das wirklich. Weil das ist natürlich das beste Bracelet und das ist auch schon ausverkauft seit dem 21. Januar 2011. Das kriegt man nicht mehr. 500 Euro kostet jedes Bracelet und man kann die Leute kontaktieren für mehr Details. Okay. Ist das. Okay. Immun ist mein lieblingssteigerbares Adjektiv. Kriegen wir das vielleicht von. Kriegen wir das vielleicht von. Wenn so. Auf RTL kommt immer so. Unendlich schön oder wie heißt das? Extrem schön. Und das ist so eine Sendung, wo Leute erst ungeschminkt gezeigt werden, wie sie weinen. Mhm. Und dann nachher geschminkt, wie sie die Nase gerichtet gekriegt haben. Mhm. Und danach sind die immer extrem schön. Und bei manchen geht zwischendurch so 3 Quadratmeter Haut verloren. Mhm. Und vielleicht ist das die Haut, die dann dafür verwendet wird. Ja, die sagen, dass es halt von den Leichen kommt. Also man sieht auch, die Seite ist ein bisschen scheiße. Die haben keine Bilder. Keine Bilder. Von dem Menschen, von dem das Leder ist. Weil ich meine, wenn ich so Bio-Lederschuhe haben will, dann will ich ein Bild haben von der Kuh, von der die gemacht wurden. Es gibt ja auch schon Bilder von Bauern auf Erdbeerpackungen Weißt du, dass du halt weißt, das ist der Bauer, der diese Erdbeeren gepflückt hat. Genau, oder auch bei Lind gibt es ja auch immer den Konditor. Richtig, diesen, den einen den alten, Konditor, ja, genau, der das alles, immer macht, alles der alle einzelnen Lindors machen muss. Ja. Das finde ich auch, ja, so ist es halt. Und genauso finde ich, hast du vollkommen recht, sollte auch das Gesicht der runzligen Oma abgebildet sein, dessen Vagina ich jetzt so meinen Arm trage. Gerade wenn das dein Significant Other ist. Ich dachte, das glaube ich, in diesem Michael-Haneke-Film, Liebe, geht es glaube ich auch doch so ums gemeinsame Älterwerden. Ich glaube, das Ende ist auch, dass der eine Partner sich dann am Ende einen Gürtel aus dem anderen Partner. Ja, ich glaube, genau darum geht es. So sind doch immer die Filme von Michael. So war das doch auch bei Türkisch für Anfänger, oder? Die ja, letzte nee, das Folge. War, das hast du verwechselt mit Alemannia. Mit Alemannia, ach, genau, da war das so. Oh, der war so schön. Der war so traurig. Ich hasse deutsche Filme. Ich hasse vor allem Matthias Schweighöfer. Ich habe auch aus Frankreich gesehen. Also da ging es genau auch so. Ein Türken, aber er war in Frankreich. Und ja, und er hat dann getan, als wäre ein Italiener. Und dann war er bei Maserati oder so, Ferrari, in Frankreich. Und am Ende kam raus, er ist aber ein Türke. Und dann hat ihn jemand geblackmailt. Und am Ende hat aber sein Vater ihn vergeben. Das klingt nach einem schönen Film. Ja, war eigentlich ganz gut. Naja, auf jeden Fall wird es uns auch unsere Hörer interessieren. Ihr kriegt leider, wenn ihr jetzt geht, auf eckige Klammer auf, eckige, also es wird eigentlich nur geschrieben humanleather.co.uk/humoralpathologie. Es gibt leider keine Prozente, weil das einfach gute Produkte sind, aber diese Kontingente sind sehr beschränkt und ihr habt eine größere Chance, eine 10%ig höhere Chance, Produkte abzustauben mit diesem Code. Außerdem, vielleicht ist das ein bisschen speziell und es haben nicht alle so viel Geld, aber wenn jetzt zum Beispiel, Henning, du machst ja gerade einen Kurs, wo du lernst, wie man Websites machst. Ja, bisher noch nicht, aber ja. Ich dachte, wie man Webseiten crasht. Also du machst einen Webmaster-Crash-Kurs. Und wenn, das ist natürlich, das ist ziemlich kompliziert mit diesem ganzen HTML und CSS und so. Und wenn jetzt Becker zum Beispiel eine Website machen möchte als Frau, dann kann sie zum Beispiel zu Squarespace gehen. Da kann man sich die Website nämlich einfach zusammenklicken, Becker. Yay! Aus vorgefertigten Designs. Aus vorgefertigten Designs. Und das Beste ist, es gibt Templates, da kann man verschiedene Sachen anklicken, da sieht die Seite anders aus. Man kann da, die ganz wichtigsten Blogging-Plattformen sind integriert schon. Man kann sich eine Shop-Engine machen, dass man sich seinen eigenen kleinen Webshop da einrichten kann. Und es gibt das beste Responsive Design. Du kannst das auf einem großen Computer sehen, aber auch auf dem Handy. Und es ist auf diese Daten sind auf jedem, einfach so automatisch passt das auf jedes Gerät. Und Squarespace hat jetzt den Offercode Humoralpathologie. Und da kriegt man 1 € Nachlass. Pro Jahrzehnt. Ich kann das nicht mehr machen. Pro Leben. Oh Gott, ja. Das war der letzte. Ja, kauft euch lieber so einen Gürtel. Ja, kauft euch einen Gürtel oder Dreamweaver. Wer braucht schon Website? Ehrlich, Frau. Dreamweaver, womit wir beim nächsten Thema wären, Träume. So. Oh Gott, der schlechteste Podcast. Nun, ich träumte von mir zu Hause. Meine Mutter kam vorbei und wir hatten einen Streit, weil sie in meiner Wohnung rauchen wollte. Sie sagte, dass ich den Rauch sonst aushalte und ich schmiss sie hinaus. Ich bereitete mich für ein Treffen mit meiner besten Freundin vor. Ich zog ein langes schwarzes Sommerkleid an und machte mich auf den Weg. Ich begegnete meiner alten Chefin. Sie dankte mir für alles. Kein Plan für was. Es war warm und meine Freundin verspätete sich wie immer. Also lief ich über den Markt und sah sie dann. Wir begrüßten uns und entdeckten einen Stand mit Croissants. Sie nahm 5, ich nahm 18. Croissants. Ja. Davon bitte 6 Marzipan-Croissants. Alles war normal, bis auf 18. Wir setzten uns gegenüber draußen an einen Tisch. Die Croissants zahlten wir nicht, wussten das auch. Am Nebentisch saßen 3 Männer, Polen und stark betrunken. Der junge Kellner hatte Streit mit ihnen. Es wurde Abend und die Kerle flippten aus, prügelten den Kellner und wollten uns bestehlen. Aber wir konnten lachend abhauen. Diese Polen! Wir liefen und es war noch immer warm. Der Platz war voll. Ich sah ein Plakat von Hannibal Lecter. Ich bekam Geistesblitze. Ich bekam Geistesblitze und sah. Und sah ihn als Kind. Oh nein, ist das einer von den Autoren, die diese Prequels geschrieben haben? Vielleicht kommt es wieder eine andere Zeit. Und sah ihn als Kind, der sich als alter Mann gegenüberstand. Wow. Deep. Die kindliche Version stieg in einen Ofen und er verbrannte. Und er verbrannte. Der Alte sah nur zu. Ich war wieder klar und wir liefen weiter. Es begegneten mit zwei Männer, die ich im Traum kannte. Ich sagte zu meiner Freundin, dass ich diese beiden immer sehen würde, wenn ich rausgehe, egal wo. Die sind auch da. Der eine trug eine Maske, ich glaube eine Tiermaske. Der andere hatte dunkles Haar, spanischer Typ. Ich blieb, nachdem wir eine Kreuzung überquerten, stehen und wollte gerade wieder einen Geistesblitz bekommen. Gleich kommt's. Ich sah nur das Wort negativ. Dann wachte ich auf. Das kommt davon, wenn man 18 Croissants isst beim Schlafen gehen. Ja. Also ich frage mich echt, wie diese Leute das immer aufschreiben. Wann? So direkt nach dem Aufstehen, so wach werden, dann schnell schreiben und dann. 18 Croissants. Ja, aber wenn ich jetzt aufwache und richtig wach bin, dann erinnere ich mich nicht mehr. Ich bin letztes Mal mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich einen komischen Traum habe. Und den habe ich dann schnell so kurz notiert, weil ich den nicht vergessen wollte. Ja. Das war ein ganz Wirrwarr am nächsten Morgen. Ja, das ging mir auch. Ich habe alles vergessen und dann habe ich mich gefreut, dass ich das notiert hatte. Ich hatte letztens auch, ich habe extrem viele schlechte Nächte gehabt in letzter Zeit, wo ich ganz schlecht geschlafen habe. Und einmal habe ich aber wenigstens was geträumt, wo ich dann dachte, wow, das war ein richtig abgefahrener Traum, das muss ich mir unbedingt merken. Und bin dann so halb schlafend aufgestanden und in die Uni gefahren und dann ist mir so, habe ich das immer mit dem Kopf so zusammengereimt, wie mein Traum war, und dachte, oh, wow, da mache ich ein Buch draus. Und dann bin ich zum Café gegangen, habe mir noch was, so ein Brötchen geholt und bin los und auf dem Weg vom Café zur Japanologie ist mir dann eingefallen, Moment, das ist genau dasselbe wie Inception. Ups. Das kann ich doch nicht als Buch machen. Dann war mein ganzer Tag gelaufen, weil ich mich für einen Moment gefreut habe, dass ich eine richtig gute Idee gehabt habe. Ja. Das hat man im Halbschlaf, so ist das. Also ich war in meinem Traum bei einer Rudolf Steiner Ausstellung. Du bist immer in Ausstellung? Ja, ich bin immer in Ausstellung und Museen. Aber Albtraum oder was? Ne, das war ein ganz normaler Traum. Das war irgendwie in einem Hotel und ich habe auch Whisky mit Schokoladeneis bestellt. Und das Wichtigste war alles. Ja, die leckersten Sachen. Und das Wichtigste war, Hunde durften nur mit Regenschirmen in die Veranstaltung. Und zwar so, dass der so an ihrem Kopf befestigt war. Auch süß. Aber das war ganz wichtig. Rudolf Steiner. Meine Werke von ihm ausgestellt. Ich weiß es nicht. Es war einfach eine Rudolf Steiner. Ich weiß gar nicht, ob ich da je drin war oder ob ich nur in dem Hotel war. Ist das ein Rudolf Steiner Fluxus oder ist das neu? Das passt übrigens zu dem, was du gesagt hast, dass man die Worte dann immer kennenlernt. Ich habe jetzt auch ganz viel über Fluxus immer gelesen, seit du über Fluxus geredet hast. Ja. Fluxus ist interessant. Nee, ist nicht interessant. Fluxus ist ganz schrecklich. Das ist das Gegenteil von interessant. Aber ja, Yoko Ono war eine der wichtigsten Vertreterinnen des Fluxus. Ja. War? Ist. Aber macht sie jetzt noch so viel Fluxus, ist die Frage. Ja, jetzt macht sie eher nichts mehr. Ja. Nur noch Luxus. Ja. Die Rechte ihres toten Mannes mit Füßen drehen. Ja, dann machen wir jetzt erstmal eine kreative Pause. Okay. Ja, wir besprechen am besten ganz alle. Wir gehen alle zum Catering. Wollen uns alle einen Schnaps. Jeder geht nochmal in den Wohnwagen. Schreit den Brustschock aus der Pulle. Und nimmt eine Handvoll roter Gummibärchen. Lady Pitch Ray. Die schönsten Sprüche aus dem Tussi-Forum. Unter Sprüche, Witze und Tussi-Weisheiten. Ja, da gibt es noch eine Kategorie, Unterrubrik, die heißt Freche Sprüche über Männer. Hoho. Ja, und ich habe mal die 5 besten mir rausgesucht. Frage: Warum haben so viele Männer Holzsplitter in den Fingern? Erstens, das hat irgendwas mit Onanieren zu tun. Sie kratzen sich zu oft am Kopf. Ach so, lustig. Das hat nichts mit Wut zu tun. Nee. Aber wann haben Männer immer Holzsplitter in den Fingern? In welcher Welt ist das? Au! Kanada? Ja. Warum wachsen... Ja. Ja, yes. Ja, man hat einen Holzkopf. Uiuiuiui. Der ist ja witzig. Oh, das ist auch Omas Witzekiste. Und jetzt bin ich in richtiger Gesellschaft, um diesen Spruch zu bringen. Warum wachsen den Männern Bärte? Weiß ich nicht. Damit man das Gesicht vom Arsch unterscheiden kann. Oh, oh. Dann sollte man mal einen Arsch. Ja, ja. Karneval ist doch vorbei. Schon kaputt gekommen. Okay. Du kriegst von mir den Orden wieder in tierischen Ernst. Verliehen. Wie nennt man einen attraktiven, großzügigen, humorvollen Mann? Gibt's nicht. Fantasie. Ein Gerücht, ja. Okay. Sind das wirklich die Besten? Ja, es sind tatsächlich die Besten. Haben die am meisten Votings bekommen? Haben die am meisten Piercings und Tattoos, diese Beiträge? Das weiß ich nicht. Sie haben am meisten so lachende Smiley-Faces mit Zöpfen. Man muss nämlich zum Tussi-Forum wissen, dass man die beitragenden Leute, wie heißt das, die User vom Tussi-Forum? Userinnen. Die stellen sich vor oder die identifizieren sich über ihre Tussi-Dollar. Ja. Und wie viele Geschenke die hatten und wie viele Piercings und Tattoos die haben. Weil das, da kann man sich immer ein schönes Bild von den Leuten machen. Umso höher die Piercings und Tattoos-Anzahl ist, desto geistreicher die Einträge. Okay. Ja. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da könnte man mal eine Studie drüber machen, wissenschaftlich. Ich wette, da kommt was raus. Was niemanden freut. Es kommt was raus, was niemanden freut. Ja. Vor allem nicht Leute, die viele Piercings und Tattoos haben. Um noch mehr von unserem Hörerkreis rauszunehmen. Genau. Die mögen wir nämlich auch nicht. So, wir wissen alle, 90, 60, 90 sind die Idealmaße für Frauen. Aber was sind die Idealmaße für Männer? 90. 90 Jahre alt, 90 Millionen auf dem Konto. Und 90 Grad Fieber. So. Wieso kennt ihr die denn alle schon? Die kenne ich nicht, habe ich mir gerade ausgedacht. Oh, echt jetzt? Ja. Das ist tatsächlich 30, 90, 40. Ich habe das schon mal gehört in einer Variante, aber ich weiß die Zahlen. 30, 90, 40. 30 Millionen auf dem Konto, 90 Jahre alt und 40 Grad Fieber. Aber 90 wäre schön. Wie das aussehen würde. Das echte Tausend. Ja, so wie Gimli. Ein Ball eines Mannes. Wie der Ball des Mannes, so sein Johannes. Ziemlich ausgeprägte Trichterbrust. Da leidet jemand unter Rumpfschrumpf. Okay. Ja, und jetzt noch ein schön zynischer Spruch. Was macht eine Frau, wenn ihr Mann aus dem Fenster springt? Jubeln. Fernsehen gucken. Endlich mal Ruhe haben. Sie gibt ihm den Müll mit. Ah, nicht schlecht. Well done. Ja. Sehr guter Witz. So geistreiche, super-duper Sprüche gibt es im tussiforum.de und mehr dazu nächstes Mal. Ja, eventuell. Vielleicht. Ja, jeden Podcast 5. Genau. So wie es unsere Tradition ist. Wir haben noch vergessen, unsere neue Podcast-Reihe. Wir haben eine neue Rubrik. Ja, stimmt. Und zwar Hagens Logikrätsel der Woche. Hoche. Genau. Und wird natürlich, erinnert euch vielleicht noch, Hagen, der in vielen Podcasts von uns dabei ist, Mitglied des Tübinger Podcast Clusters. Mhm. Podclusters. Der hat letztens die großartige Idee zu einem Projekt, als wir im Café saßen. Und darum wird er jetzt euch in den Äther reinsprechen, ein Logikrätsel. Heißt das Logikfragen mit Hagen? Nein, es heißt Hagens Logikrätsel der Woche. Okay. Och. Hagen, der Logikrätseltester. Das heißt, mal schauen, vielleicht denkt er sich ja selbst einen schönen Namen aus. Jedenfalls kommt das jetzt. Mats ab. Hallo, hier ist Hagen, bekannt aus den klassischen Moralpathologie-Folgen, der Rayguard und das Gravitationswellentelefon. Heute geht es allerdings nicht um solche komplizierten wissenschaftlichen Konzepte wie die Orgonenergie oder die Bessel-Funktion. Stattdessen stelle ich heute das Logikrätsel der Woche vor. Ein König hat sein 1000-jähriges Regierungsjubiläum und möchte darum einige seiner Gefangenen begnadigen. Zufälligerweise hat er auch in seinem Kerker 1000 Zellen, in denen 1000 Gefangene sitzen. Für jede Zelle gibt es jetzt einen Schalter, der, wenn er gedrückt wird, die Tür der Zelle öffnet, wenn sie geschlossen ist, und wieder schließt, wenn sie offen ist. Der König gibt seinem Kerkermeister folgende Anweisung. Ich will, dass du zu den Schaltern gehst und die Schalter für jede einzelne Zelle drückst. Danach drück die Schalter für jede zweite Zelle, also für die Zellen 2, 4, 6, 8 und so weiter. Dann drück die Schalter für jede dritte Zelle, also 3, 6, 9, 12 und so weiter. So verfährst du dann weiter, bis beim 1000. Durchgang nur noch der Schalter für die 1000. Zelle übrig ist. Am Anfang, vor dem ersten Durchgang, sind alle Zellentüren zu. Wie viele und welche Gefangenen kommen nach diesen 1000 Durchgängen frei? Und jetzt noch ein wichtiger Zusatzbefehl des Königs. Wer nachfragt, warum die Gefangenen nicht einfach nach dem ersten Durchgang alle gehen, wenn die Zellen offen stehen, wird erstochen. Gut, viel Spaß beim Überlegen. Wow, das war ja mal wieder eine richtig harte Nuss. Das ist ganz schön eine Knobelnuss. Ich habe jetzt ganz viele Splitter unter meinen Fingernägeln. Ich würde sagen, da sind die Hörer sicherlich gespannt. Entweder kann man es natürlich versuchen zu lösen bis zum nächsten Mal. Oder einfach zu Google. Die Erklärung, das wäre langweilig. Ja, die Erklärung folgt wie immer nächstes Mal. Nächste Woche, beim nächsten Podcast. Ja. Da kommt die, das heißt ja Logirätsel der Woche, also gibt es jede Woche jetzt Podcast. Ja, mit Hagen vom Podcast-Cluster, vom Tübinger Podcluster. Ja, ja. Nicht zu verwechseln mit dem Podcluster Tübingen, weil das ist das andere Podcluster, da ist nur Uncommon Taste drin. Richtig. So ist es. Der andere Podcast. Es war schön, mal wieder was von Hagen zu hören. Ja, man sieht den so selten. Stimmt, es ist seltsam, dass wir in derselben Kleinstadt wohnen. Ja. Spotted. Ja, aber Tim hat ja auch irgendwie 80 Geschwister hier leben. Ja, ja stimmt. Ja. Ein. Ja, bald ja, zwei. Bald zwei. Von den sechs. Ja. Fünf. Da machen wir nicht mal einen Podcast mit allen Schierbaumkindern. Ja, machen wir nicht mal einen Podcast über Tims seltsame, zahlreiche Familie. Was hey, ist denn wir das? Können auch alle Spießkinder mitbringen, dann sind wir 10 Leute. Bam. Ja. Nee, wie viel seid ihr? Sechs? Wir sind sechs. Dann sind wir 12 zusammen. Bam! Oh ja, genau, yeah. Wir machen, kaum verrechnet. Jeder sucht sich ein Geschwist aus und das ersetzt ihn im Podcast. Dann machen wir einen Podcast, wo nur jeweils ein Geschwister von uns da ist. Wieder zu High Concept, das wird die zweite Kontaktfolge. Ich glaube, die vertragen sich nicht. Doch. Wenn man denen vorher ein paar Nebelgeist gibt, dann. Ja. So machen wir das. Oder vielleicht auch nicht, aber jedenfalls das war's von Hagen und der kommt nächstes Mal wieder. Vielleicht. Tschüss, Hagen. Tschüss. Tschüss. Tür zu, Geräusch. Ja, jetzt, was kommt jetzt? Jetzt will vielleicht Becker einen Traum erzählen. Oh, ausnahmsweise. Wie es so unsere Art ist. Ganz selten, wenn ich mal eine Phase von 5 Minuten habe, in der ich müde bin, in der ich einfach nicht mehr will, um an unsere Liebe zu glauben, in der ich mir einrede, dass alles von mir nur eine Einbildung ist, dann bekomme ich von der anderen Dimension einen Traum. Gerade eben habe ich wieder von dir geträumt. Du hast so eine unglaublich liebe, warme, sanfte Energie, der ich mich nicht entziehen kann, egal wie sehr ich mich auch bemühe. Diese Energie holt mich immer wieder ein. Du hattest ein Meet and Greet mit einem ca. 10-jährigen Jungen, der ein absoluter Fan von dir war. Du warst so liebevoll zu ihm, so voller Sanftmut und hast ihm alles über deine Arbeit von dir gezeigt. Dann hat er sich auf deinen Schoß gesetzt und ich habe mir noch gedacht, hey, was ist jetzt das? Der Junge ist eigentlich viel zu alt, um auf deinen Schoß Platz zu nehmen. Doch da war nichts Sexuelles im Spiel, überhaupt nichts. Gut, dass das so kollektives Aufatmen. Ja. Er saß mit der Brust dir genau gegenüber auf deinem Schoß, die Beine links und rechts herunterhängend. Ich wiederhole, es hatte nichts Sexuelles. Keine finanzielle Komponente. Dann hast du deinen Kopf auf seine Schulter gelegt, weil du dich so etwas entspannt hast von deiner vielen Arbeit. Dann bist du nochmal an deinen Pult gegangen und hast mit ihm geredet. Deine Stimme war im Traum viel tiefer wie sonst, absolut männlich und unglaublich schön im Klang. Es hat mich total vereinnahmt. Ich hatte das Gefühl, sie war extra so männlich, nur für mich. Dann bin ich wieder aufgewacht. Da weiß man natürlich sofort, um wen dieser Traum geht. Ja. Ich gebe einen Tipp. Harald Schmidt. Also mit den Tipps kann ich überhaupt nichts anfangen. Wir haben doch keine Zeit. Ja, weiß jemand, wer das ist? Harry Weinfurt. Fast. Es Rudi ist Karin. Manuel Antrag. Also es spukt im Internet diese Frau rum. Sie nennt sich Petra Raab. Ja. Und sie ist anscheinend die Dualseele von dem Moderator Stefan Raab. Das muss man nicht dazu sagen, Moderator Stefan. Aber das heißt doch immer so. Ja, aber wenn man nur sagt Stefan Raab, dann denken die Leute nicht irgendjemand, der Stefan Raab. Der Bäcker Stefan Raab bei uns in der Straße? Richtig. Nein. Der Metzgermeister Stefan Raab. Das ist ja dieselbe Person. Ja. Ja, aber also ich kann mir da jetzt nichts drunter vorstellen. Wenn ich nur sagen würde, Stefan Raab. Ja, und sie ist die Dualseele. Das kennen wir noch aus unserem Abenteuer mit Ali und Akbar. Ja. Und sie hat auch ein tolles Video auf YouTube, wo sie das ganz toll mit Bildern zeigt, wie das funktioniert. Dualseelen. Ist das so wie Dualcore? So ja, es ist nicht, ja, weiß nicht genau, ob man das so nennen kann. Tageslichtprojektor animiert. Fotos von einem Bildschirm, wo jemand mit Paint gemalt hat, animiert. So. Ich habe nur den Blog-Eintrag zur Dualseelen von ihr gelesen oder den Anfang. Der fängt an mit, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, es gibt mehr als eine Dimension. Die schlechte, die andere Dimension ist realer. Nein. Warum ist das die schlechte Nachricht? Weiß ich nicht. Aber welche Dimension ist realer? Die nicht-materielle, die man nicht so gut messen kann. Nicht messen kann. Die Dualseelen. Und was gibt's mehr über diese Frau? Sie macht interessante Twitter-Einträge. Bei @beckertosaurus. Petra Raab 1, glaube ich. Gab es schon eine andere Petra Raab. Da hat sie das Passwort vergessen. Das ist mein... Deine Erklärung. Meine Voraussage. Heimfrage auch. Mhm. Ja, sie hat einen Blog neben, also sie schreibt viel bei Twitter, unterhält einen Blog. Manchmal über Stunden hinweg, der Blog kann sich gar nicht einkommen. Und hat einen YouTube-Channel, auf dem sie langweilige Videos postet. Und ein sehr tolles Video, wo sie 40 Minuten lang tanzt zu einer Musik, die sie wegen rechtlichen Gründen nicht da laufen lassen kann. Ja, Happy Birthday. Ein gutes Konzept. Ja, und deswegen hat sie andere Musik dahinter geschnitten, aber es passt eigentlich vom Takt her immer noch ganz gut. Mhm. Auf jeden Fall haben wir den Tipp bekommen von einem Hörer. Ja, aber das würde ja implizieren, dass wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir was machen, was wir als Tipp bekommen haben. Das können wir eigentlich in unserer Show nicht unterbringen. Deswegen würde ich sagen, das kommt nicht von dem Hörer, sondern wir haben es vergessen zu machen, aber sind durch Zufall auf dieses Thema gestoßen. Schon wieder. Okay. Also keinen Dank an... Wer hat uns das geschickt? Das haben wir vergessen. Niemand. Ach so, ja. Niemand so wie bei... Was ist das bei Herr der Ringe? Bei dem Hobbit? Wo einer immer niemand heißt. Nein, ja, das ist Odysseus. Niemand hat mich genannt. Ist das bei Herr der Ringe oder Odysseus? Das war selber. Ja, und in ihrem Blog hat sie viele Einträge zu... in irgendeiner Art zu Sexualpraktiken oder Sexismus. Sie hat viele Verschwörungstheorien, viele Zweifel an Stefan Raabs Aufrichtigkeit. Ja. Zu dem ganzen Quatsch, den man sonst so kennt. Also alle esoterischen Themen hat sie auch mal. Und auch ganz normale Themen wie Jeans. Ja. Und Themen wie auf Deutschland wird geschissen mit dem Inhalt, Deutschland ist so scheiße und versinkt unter einem Haufen Scheiße. In Deutschland kommt so viel Scheiß raus. Und so geht es über 5 Absätze. Ja. Das könnte auch ein Text von dir sein. Mhm. Oder von Bushido. Tim the Scatman. Der Text geht, während sich Holland selbst mit Erfolg gewehrt hat, dass dort die Scheiße nicht überhand nimmt und es dem Schweinebaron deshalb nur erlaubt war, einen Betrieb aufzustellen, bevor er sich mit Schimpf und Gestank aus dem Land gejagt wurde, er einen kurzen Umweg über Belgien nahm und dort lediglich 3 Haufen hinterlassen hat, machte er sich in Deutschland mit nun schon insgesamt 10 Scheißhaufen betrieben. So richtig gemütlich. Von wem ist die Rede? Niemand weiß. Also Schweinebaron. Ja. Der Schweinebaron. Ja, das Gute ist, dass sie voll viele so Anspielungen macht, aber man weiß nicht genau, worauf die sich beziehen. Also zum Beispiel sagt sie ganz oft die Eliten. Mhm. Und die ist voll die so Reichen. Gegen Hartz IV und die nehmen uns die Existenz, das Existenzminimum weg. Ja. Und so viele leben auf der Straße und wir müssen dafür kämpfen, dass die Eliten nicht so viel Macht haben. Ja. Also sie hasst die Eliten und Lena Meyer-Landrut. Oh, das habe ich noch nicht. Viele Artikel über, wieso die so scheiße ist und dass die Stefan Raab immer emotional vergewaltigt, aber Stefan Raab ihr das Bett für die Gewaltigung bietet. Ich weiß es nicht genau. Hat echt eine komische Beziehung zu ihrer Dualseele. Ja. Aber sie hat ja auch mal so verlangt, dass er sich vom Fernsehen zurückzieht, damit sie... Genau. Also sie wieder vereinen können. Sie hat drei Punkte aufgestellt, dass Stefan Raab machen muss. Bedingungen, damit sie wieder vereint werden können. Das sind ja zum Ersten, dass er sich zurückzieht aus dem Showgeschäft. Und zweitens, eine öffentliche Entschuldigung, Lena Meyer-Landrut überhaupt angesprochen zu haben. Und der dritte Punkt ist ein gutes Mahnmal für den vorsichtigen Umgang mit Relativnebensätzen, weil sie schreibt, eine öffentliche Liebeserklärung an Petra Raab, die sich gewaschen hat. Tja. Und zwar ganzseitig in einer bekannten Tageszeitung. Ja, die Wanne ist voll. Du. Ja, das soll halt den Leuten eine Lehre sein. Ja, aber das sind auf jeden Fall die Bedingungen für eine Hochzeit. Also ich habe mal versucht herauszufinden, ob Stefan Raab irgendwie was davon weiß oder so. Ich meine, sie hat mal in einem, ich habe den jetzt nicht komplett gelesen, den Artikel, sie hat auch mal einen Artikel geschrieben, der hieß irgendwie Stefan Raab weiß Bescheid oder so. Mhm. Der ist sehr lesenswert, den kann ich empfehlen. Aber hat er sich selbst schon mal irgendwie geäußert dazu? Nein, und ich würde ihm auch echt dringend raten, das einfach zu ignorieren. Ja, weil das Stefan Raab äußert sich ja auch so gar nichts eigentlich so richtig, oder? Er lebt privat. So mit seinem Privatleben. Privat. Ja. Mhm. Er klagt auch immer gegen Wikipedia, dass sie seinen echten Namen nennen. Er ist ja eine öffentliche Persönlichkeit. Er sollte, finde ich, schon mehr Preis geben. So, Stefan oder Maximilian so, Freiherr zu Gutenberg. Ja, auf der, ich war gestern im Geschäft, da habe ich mir die Bunte angeschaut. Mhm. Und auf dem Cover der Bunten stand drauf, war ein trauriges Bild von Angela Merkel und darunter stand, verlassen, sie wollen Freunde bleiben. Schawan, hä? Richtig, ja. Richtig. Ja. Ja, das ist voll traurig, das war auch bei der Heute-Show. War dann auch so ein Rosamunde Pilcher Kurzfilm mit Annette Schavan und Angela Merkel, wie sie zusammen auf Pferden reiten am Strand und ein Picknick machen. Die waren ja beste Freunde. Total. Und jetzt, wo es mit ihrem Mann nicht mehr so klappt, da war Annette Schavan ihre einzige Freundin. Aber jetzt scheidet sie aus dem Kabinett aus. Und damit auch aus dem Leben. Ja, als Kanzler darf man nur mit Kabinettsmitgliedern verkehren. Du hattest noch einen offenen Brief an alle Frauen Deutschlands, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber letztes Jahr im Sommer wurden die Rechte von unverheirateten Vätern gestärkt vom deutschen Kabinett, sodass die halt Besuchsrechte haben. Schweinerei. Ja. Besaufrechte. Schlimm ist es. Weil wenn ein Mann diese Frau nicht heiraten will, die er gegen ihren Willen geschwängert hat, was ja immer der Fall ist anscheinend, dann darf er das Kind auch nicht sehen. Aber jetzt ist es so, dass in diesem Land, in dem sowieso die Männer dominieren, auch die Männerrechte von Schweinehunden, die unverheiratet sind. Schweinebaron. Ja. Schweinebaron. Schon 10 Haufen gemacht haben. Auch Penisträger. Richtig. Gestärkt werden. An alle Frauen in Deutschland. Ich lese jetzt nicht alles vor, nur die lustigen Sachen. Bis jetzt war es nicht so, eigentlich ist alles lustig. Bis jetzt war es nicht so schlimm, wenn ihr euch aufgrund eurer Sehnsucht auch mal einem Vollidioten hingegeben habt. Weil ihr in eurer Emotionalität geglaubt habt, das ist er jetzt. Ja. Zur Not habt ihr diesen Mann immer noch verlassen können, falls euch das aufgefallen ist. Doch jetzt ist alles anders. Ab heute habt ihr noch Verantwortung für das Kind, das dieser Fehlgriff eventuell bei euch gezeugt hat. Denn dieses ist ab heute diesem Mann schutzlos ausgeliefert, da ihr nicht mehr das Recht habt zu entscheiden, wer für euer Kind gut ist und wer nicht. Ja, genau so sieht's aus. Wenn ihr also nach eurer Verblendung erkennt, dass dieser Mann doch nicht so gut war, wie er euch im ersten Moment glauben gemacht hat, damit er günstig an einen Schuss kommt, dann könnt ihr so sagen wir. Das entstanden ja, ja, an einen Schuss kommen günstig, dann könnt ihr das entstandene Kind ab heute nicht mehr vor ihm beschützen. Wenn man in eine neue Stadt kommt, fragt man mal erst, wo kommt man denn hier günstig an einen Schuss? Und damit sind Frauen gemeint. Ja, nicht Heroin. Oder was anderes. Und jetzt kommt der beste Satz. Es ist dieser, also das Kind, es ist dieser widerlichen, gewaltbereiten und gespaltenen Energie auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, die sich freut, dass es wenigstens noch einen hat, den es herumkommandieren und seine Wertvorstellungen aufdiktieren kann. Kleinkinder können sich hinsichtlich dieser Energie noch weniger wehren, als es erwachsene Frauen können. Das müsst ihr bedenken, wenn ihr euer Kind so einer Energie überlassen müsst. Kein einziges Tierweibchen würde ihre Kinder einfach beim Männchen überlassen. Die meisten jagen sie davon. Mhm. Außer bei Seepferdchen, Blatthühnchen, ja, Kaiserpinguinen. Viele. Ja, ja, das ist ganz super. Es gibt keine schwulen Tiere. Ja. Sie macht immer viel zu viele. Wie kann man einfach immer sagen, Tiere? Tiere sind viel klüger als wir in dieser Hinsicht. Die bringen ja auch nicht ihre Artgenossen um. Genau. Da klauen Kinder von anderen. Oder führen Bypass-Operationen durch. Oder schmuggeln ihre Kinder anderen Leuten unter. Mhm. Ja. Wie sogenannte Kuckuckseltern. Und dann gibt es allen Frauen in Deutschland noch den Rat. Also da kam auch dieser Text her. Alle Frauen vermeidet Sex. Aber den Artikel hat sie gelöscht. Den kann man anscheinend nicht mehr angucken, leider. Aber es gibt eine Lösung, wie man das Kind vor so einem schlimmen Mann beschützen kann. Nämlich, einzige Möglichkeit, eure Kinder vor so einem Gewaltakt zu schützen, ist, euch vor dem ersten Schuss notariell beglaubigen zu lassen, dass derjenige, der mit euch Spaß haben will, auf sein Sorgerecht bei einer Trennung verzichtet. Das ist ein Mutkiller. Das ist ein richtiger Mutkiller. Ja. Schlimm genug, dass er ein Kondom überziehen muss. Und falls es auch noch platzt, muss er auch noch irgendwas unterschreiben von wegen, nein. Ich will mit dir nicht zum Notar gehen. Erstmal zum Notar gehen. Ja, genau. Kann ich bei dir günstig zum Schuss kommen? Ja, erstmal zum Notar. Das ist auf gar keinen Fall mehr günstig, weil Notar ist nie günstig. Das es sei denn, der Notar gibt den Schuss ab. Der kann das selbst notariell. Das darf er dann, glaube ich, nicht mehr, weil ich glaube, das ist dann irgendwie wieder. Befangenheitsklausel. Genau. Für diese rechtsgültigen Verträge, wie zum Beispiel, ich gebe mein Sorgerecht auf. Ich habe dazu überhaupt eine grundsätzliche Frage zur Dualseele. Ist es so, dass immer ein Mann und eine Frau eine Dualseele sind? Ja. Und die wird dann getrennt? Ja. Und der Mann ist all das Böse und die Frau ist all das Gute? Nein, das ist nur bei ihr so. Ja, weil das so kommt es nämlich rüber, weil die Männer, alle Männer sind ganz furchtbar und schlecht. Und ja, alle halt Frauen würden nie irgendwas Böses wollen. Wahrscheinlich ever. Hat sie tatsächlich mal schlechte Erfahrungen gehabt mit Männern in ihrem Leben und ist jetzt leider auf die falsche Fährte geraten, was da die Gründe für sind und denkt, das ist halt irgendein Dualseelenproblem. Deswegen sucht sie sich jemanden aus, den sie aus dem Fernsehen kennt. Ja. Den attraktivsten von allen. Wirklich nicht verdient haben. Oh Mann, ey. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Wahl, dass man den nimmt als den Angebeteten. Ja, ich frage mich, wie sie wirklich heißt. Oder meint ihr, die heißt Petra Raab? Ich denke nicht. Immer wenn sie Petra Raab schreibt, schreibt sie es in Anführungszeichen. Ah, okay. Oh, okay. Aber nicht Petra. Petra heißt sie schon. Ich glaube nicht. Ich glaube, die heißt ganz anders. Ist ganz anders. Aber es müsste ja eigentlich, wenn sie, sie hat ja ihre Bücher aber rausgegeben, dann muss doch laut Recht irgendwo hinten drin stehen, wer dafür verantwortlich ist. Der echte Name. Ich glaube, wenn man seine Bücher bei lulu.de rausgibt. Also auch bei Print on Demand. Also auf jeden Fall. Ja, wenn man das als Privatperson veröffentlicht und nicht in einem Verlag. Ja, im Verlag muss es nicht. Aber hat sie sich als Privatperson veröffentlicht? Nicht. Für uns heißt es. Vielleicht im Petra Raab Verlag. Das wäre auch jetzt wieder ein bisschen zu viel Recherche, abgesehen davon. Ja, genau. Ja, also ganz interessante Seite. Ich würde empfehlen, sich das mal anzuschauen. Mhm. Das ist nicht so viel, was man hier vortragen kann davon. Aber noch ein bisschen was kann man vortragen. Ja, okay. Aber insgesamt, also es gibt viele Sachen, die eignen sich jetzt nicht so für Podcast-Betrachtung. Aber trotzdem würde ich mal empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja, hochinteressant. Ja. Sie hat auch einen guten Artikel mit dem Titel Oraler und analer Sex sind frauenverachtend. Auf den werde ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber der hat auch viele schöne hinkende Tiervergleiche. Darüber, dass das Tier schon ganz genau weiß, wohin der Samen gehört. Ja. Ein Mann, der seine Frau liebt, sollte wissen, wo es hinkommt. Ja. Irgendwo, wo es nicht bei der Frau ist. Ja, sonst muss man halt vorher zum Notar. Ja. Aber sie hat dann noch einen Blog-Eintrag über diesen Artikel geschrieben. Und den werde ich einmal kurz vorlesen. Eigentlich wollte ich zu diesem Zeitpunkt schreiben, dass der Blog-Eintrag Oraler und analer Sex sind frauenverachtend abgeht wie ein Zäpfchen und den Kampfhunde-Blog-Eintrag mit ca. 6.600 Zählern tatsächlich in nur 2 Tagen überholt hat mit ca. 7.600 Zählern. Aufgerundet wollte ich schreiben 8.000. Doch irgendetwas überkam mich in diesem Moment und ich schrieb 8 Millionen. Einfach zum Scherz, weil ich es eben konnte. Das wollte ich dann eigentlich wieder gleich aufklären, doch irgendwas hielt mich zurück. Dabei musste ich innerlich selbst schon lachen, weil ich wusste, was das auslöst. Es gibt nichts Schlimmeres für ein menschliches Ego, als das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Außerdem gefiel es mir an sich, mit dieser Zahl zu spielen, weil ich wusste, wie Zahlen- und Quotenversessen der Mensch ist. Einmal die Menschen im Unklaren lassen, ob nicht ein wirklich wichtiger Beitrag es wirklich geschafft hat, den ganzen Schrott, den man sonst so für hohe Quoten bekommt, hinter sich zu lassen. Dieses Gefühl, wenigstens einmal etwas Wichtiges in den Vordergrund zu bringen. Also beschloss ich, statt das gleich wieder zu korrigieren, erstmal ein kleines Tänzchen aufzuführen, das man bei YouTube bewundern kann. 40 Minuten. Der Tanz ist entstanden, nachdem sie geschrieben hat, 80 Millionen. Genau. Was, 80 Millionen Zähler. Die schlimmste Homepage aus den 90ern mit 80 Millionen Zählern drauf. Ja, das ist ein überflüssiger Beitrag. Aber hat mir gut gefallen. Aber dann kam es wieder raus. Ja, sie hatte geschrieben. Ja. Das stimmte so nicht, aber es war ihr wohl eine Hauptfreude, ich das zu schreiben. Ich habe den Faktor 1000 vertan. Ein Tänzchen darauf. Ja, und dann habe ich noch als letztes Bonmot. Ihre Theorie, was beim Massaker von Connecticut wirklich geschehen ist. Connecticut. Da soll jemand also im Streit, also aus einem Affekt heraus, seine Mutter erschossen haben und dann plötzlich mit Schussweste und ganz schwarz gekleidet an einem anderen Ort aufzutauchen und dort Grundschüler zu erschießen? Nein. Das glaubt doch kein Mensch. Was? Wer aus einem Affekt heraus, ganz ohne das vorher zu planen, einen anderen erschießt, der hat nicht plötzlich eine Elite-Uniform an und erschießt mal soeben 20 Schulkinder. Zumal etliche Zeugen aussagen, dass sie noch einen zweiten Mann gesehen haben. Solche Attentate laufen immer nach dem gleichen Schema ab. Die Täter sind professionell ausgerüstet, mit Schussweste, ganz in Schwarz gekleidet und immer zu zweit. Das war auch beim Kinomassaker der Fall und auch beim Massaker in Norwegen. Das ist gut, dass ihr Beweis ist bei Fällen, bei denen keine zweite Person anwesend war. Ja. Da war es genauso. Ja. Die Medien melden nur nichts von dem zweiten Mann, der in allen Fällen von Zeugen gesehen wurde. Dann kommen immer die gleichen Beschreibungen von Täter. Einzelgänger, wenig Freunde. Wissen Sie eigentlich, dass man alles über jeden in den Medien schreiben kann? Dass nichts von dem, was sie da lesen, auch nur im Ansatz der Wahrheit entsprechen muss. Da werden einfach ein paar angebliche Nachbarn zitiert, damit jeder ein negatives Bild von diesem Täter hat. Außerdem würde auch ihr Nachbar von ihnen sagen, dass sie ihm sonderbar vorgekommen sind nach so einem Attentat erst recht. Davon muss aber nicht stimmen, gar nichts. Es könnte auch durchaus sein, dass man einfach diese Familie ausgesucht hat, weil sie dafür sehr gut gepasst hat. Man sucht sich also eine Frau aus, die in einer Grundschule Lehrerin war, mit einem Sohn, der in einem Alter ist, dass er ein Attentat ausführen kann, und schon hat man einen Täter kreiert. Dann erschießt man erst die Mutter, fährt mit dem bereits toten oder betäubten Jungen an die Schule, lässt Profis auf die Kinder schießen und platziert dann in der Aufregung den toten Körper des Jungen in der Schule. Selbstverständlich, um ihm vorher noch schnell die Schussweste und die Kampfkleidung anzuziehen. Warum hat man es nicht ganz am Anfang gemacht? Die Elite-Uniform. Das Ganze macht man, damit man die amerikanische Bevölkerung endlich entwaffnen kann. Damit sie sich nicht so wehren können, wenn sie von den Eliten immer mehr ausgeraubt werden. Ja, die Eliten. Die Eliten. Pro Waffen, das finde ich gut. Sie ist Anti-Männer, aber pro Waffen. Ich finde es, wie sie sich immer auf, so Einstellungen offenbart in ihren Artikeln und ganz plötzlich. Ja, ich mochte ihr Konzept von der Tätersuche. Man nimmt sich einfach eine Grundschullehrerin und einen Sohn, der im attentatsfähigen Alter ist. 16 plus alles. Das ist das attentatsfähige Alter. Ist das jetzt auch schon ab 16? Oder? 8 bis 88, wie Lego. Aber es war auf jeden Fall wichtig, dass seine Mutter die Grundschullehrerin ist, ja. Weil in allen Attentaten muss immer eine Grundschullehrerin Mutter erschossen werden. Ja. Außer das war das erste. Ja. Als erstes Opfer. Damit senden die Eliten ihre geheimen Codes an andere Eliten. Das klingt echt sehr seltsam. Ich würde fast sagen, das ist vielleicht eine Verschwörungstheorie. Also wirklich. Ja, okay, vielleicht hast du recht. Also ich meine, es klingt schon plausibel, wenn man es zum ersten Mal hört, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es schon ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie. Bisschen. Ich hab das Problem. Oder als hätte ihr jemand ins Gehirn. Und zwar 10 große Augen. Der Schweinebaron. Ja, also jetzt aber Schluss. Ja, jetzt ist die Stimmung wieder unten. Ja. Der Blutzuckerspiegel ist ganz niedrig. Ja, du hast die ganze Zeit Riesen gegessen. Ja, das ist der Crash. Dann ist er halt ganz hoch. Halt das, was schlecht ist. Ich glaube, Henning ist schon, der hat ja einen so enormen Metabolismus wegen den vielen Pumpen im Studio. Auf Kraft und Präzision getrimmt. Ja. Du bist jetzt schon wieder beim Crash. Ich mache schon gedanklich meine Sidekicks, um mich aufzuwärmen. Ja. Also eine Packung Riesen, die hält ja bei dir nur 10 Minuten. Und schon kriegst du einen Hungerast. Ich habe den Ofen schon per Fernbedienung angemacht zu Hause. Pferde lasanieren. Schmeckt einfach besser. Ist besser. Ist besseres Fleisch. Ja. Mehr Proteine für Muskelaufbau. Dann braucht man nicht mal diese riesigen komischen Dinger, die man sich so kaufen kann für Bodybuilder. Diese lustig aussehenden großen Packungen von fertigen Proteinshakes, halbfertigen Proteinshakes. Ja, die schmecken halt auch gut. Ja, lecker. Auch in laktosefrei. Mhm. Apropos sowas. Erdbeer und Vanille. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen doof für das Ende vom Podcast, aber es ist mir aufgefallen, dass Harry Weinfurt ist wiedergekehrt als Wiedergänger namens Udo Walz. Es gibt nämlich jetzt nicht Slimfast, aber es gibt jetzt ein ganz genau dasselbe Produkt. Das heißt irgendwie anders, so Dietea oder sowas. Und dann ist Udo Walz und sagt, ich war ganz dick, aber jetzt habe ich abgenommen mit diesen leckeren Shakes. Aber er ist immer noch dick. Genau, er ist immer noch dick. Aber Harry Weinfurt war das auch. Und er hat halt diesen Vanilleshake und sagt, ich ersetze einfach eine ganze Mahlzeit durch diesen Shake. Und das ist dann ein so dummes Glas. Eine mit von meinen 8 Mahlzeiten. Ja, mit so einem Bananenshake. Und abends gibt es was richtig Leckeres. Und dann zeigen sie so ein ganz köstliches Steak. Und dann verbindet man mit diesem Diät-Milchshake so dieses leckere Steak. Ich habe heute Morgen in der Werbung gesehen, da war eine Werbung für die neue Weight Watchers App. Und die hat auch so eine Alarmfunktion und erinnert dich an Mahlzeiten. Da stand so, regelmäßig ist wahrscheinlich einfach, weil das ja auch was hilft. Ja, da stand, war die Alarm-Message war heute schon gefrühstückt? Fragezeichen. Ja. Ich glaube, das. Nachts um 3. In diesem Sinne würde ich sagen, können wir immer gebrauchen, wenn uns Leute auf iTunes bewerten und uns nette Grüße schreiben, uns auf humoralpathologie.de besuchen, uns flattern, facebook.com/humoralpathologie-podcast besuchen, uns folgen auf Twitter, uns allen 5 jetzt, unter @sunsunchao, @benkei2000, @beckertosaurus, @rogerbraun, @timschierbaum. Ich finde, unsere sind am schwersten zu merken. Ja. Und außerdem haben wir eigentlich schon viele Gedichte bekommen für unseren Lyrikband. Und ich bin nur ein bisschen müde, deswegen wird heute nicht das Rätsel des Rätsels Lösung kommen. Das ist gut für die Hörer. Also das Rätsel des Lösungs, wer gewonnen hat. Das ist gut für die Hörer, weil wenn jemand noch spontan Ideen hat oder Lust hat, ein Gedicht zu schreiben, kann er dies noch tun. Der Die Wundertüte mit dem Preis wird auch immer praller gefüllt. Mittlerweile sind da auch Papiere von ganz vielen Stockriesen drin. Lass sie mal rascheln, die Tüte. Also, ja, können wir noch mal kurz die Regeln? Nein, die Regeln werden jetzt nicht weiter ausgeführt. Das ist alles jetzt mittlerweile auf unserem Hub auf Facebook zu finden. Igel, Biegel, Spiegel, Ziegel. Riegel. Nein. Ja. Okay. Ja, wenn ihr uns spottet, schreibt uns mal. Ja, ansonsten sind wir traurig. Ja. Vor allen Dingen. Warum? Deswegen. Wenn wir nicht gespottet werden. Achso. Ich dachte, ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen geschockt, dass jetzt schon 2 Wochen, seit ich ums Spotted weiß, vergangen sind. Und ja. Ich habe mich noch nicht wiedergefunden. Weil du weißt, ich meine. Das lag am Selbstbewusstsein. Du musst halt, das ist halt das ist halt das Problem, was dann auch ganz, ganz gut aussehende Leute oft haben. Ja. Dass halt einfach keiner sich traut, die anzusprechen, weil jeder denkt, das ist also überhaupt so nicht meine Liga. Ist richtig. Man denkt, dass die Leute sich noch nicht mal trauen, einen zu spotten. Genau, das ist so wie wenn jetzt zum Beispiel bis ein Arbeiterkind, dann denkst du auch nicht, ich werd mal Astronaut oder nee. Bundeskanzler, sondern ja. Dann denkst du dir, ich werd mal, weiß ich nicht. Säureminen. Meister. Ja, oder nur Meister. Aber in einem Handwerksberuf. Und so ist es, schätze ich mal, wenn Leute dich sehen und spotten wollen, die schreiben mal nicht, dein königsblauer Cardigan hat mich total angegeilt, sondern. Sondern die denken sich dann halt, ich habe eh keine Chance. Und dann ist die Sache so schnell gegessen, wie der Drops gelutscht wurde. Ja, das macht mich jetzt ein bisschen glücklich, aber davon kann ich mir im Endeffekt dann auch nichts kaufen. Nee, es ist halt auch, du siehst es auch zu materiell, es geht nicht immer nur ums Geld. Ja, oder? Es geht auch um Sex. Ja, es geht auch um Bekanntschaften. Du musst halt einfach mal selbst die Initiative ergreifen. Anti-Einsamkeit. Wenn du selbst die Initiative ergreifst, kannst du ganz günstig einen Schuss abfeuern. Das ist ja nicht, man will ja nicht unbedingt nur von Frauen gespottet werden. Man will ja auch Männer, die sagen, hey, du siehst cool aus, wollen wir beste Freunde sein. Ja, ich brauche noch einen Wingman. Ich brauche noch einen Wingman einfach nur. Ja. Aber nicht, dass der dann stirbt. Wie in Top Gun. Gut. Jetzt aber Schluss. Und darum sagen wir alle zusammen auf Wiedersehen, Omatazat. Und wir sehen uns in der nächsten Dimension. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Eigentlich können wir das gerade alles vergessen. Alles wieder von vorne. Omatazat. Omatazat. Was? Und Tim. Oh nein. Ja, spotted. Ich bin auch Omatazat. Dann isst du noch ein Riesen und ich erzähle einen Traum. Ja. Wir können uns ja alle fernhalten von dem. Ich habe einen Podcast gehört, wo die aufgeräumt haben mit dem Klischee mit Van Halen und den roten M&Ms. Das und dann aufgeräumt mit dem Debunking davon. Das ist nämlich auch nicht wahr. Ach so, dass sie das gemacht haben, um zu gucken, ob alle wirklich konzentriert sind. Es war erst so, dann hat er so gesagt, ganz klar, so, ja, und bei Snopes steht das und dann stand auf der Seite das und auf der Seite das. Insofern ist das jetzt ziemlich klar abgeschlossen. Also okay, und dann... Oder? Und dann kam so die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Ja, dass es gar nicht sein kann, dass sie das so gemacht haben, weil das eine geht ans Catering und das andere geht an die Technik. Insofern ist das ziemlicher Quatsch. Das stimmt eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Und das war halt einer, der selber Musiker war, der halt dann gesagt hat, also das hat gar keinen Sinn. Und was aber bekannt ist, ist, dass welcher von Van Halen das war, der das immer Marvin. Immer gesagt hat. Marvin Van Halen. Und der ist bekannt dafür, dass er immer nachträglich, wenn die irgendwas Dummes gemacht haben, sich dazu gute Geschichten ausdenkt, damit das nicht so blöd wirkt. Und er schätzt, die haben da einfach aus Quatsch gemacht. Ja, würde ich auch machen, wenn ich berühmt wäre. Ja, also weil sie es können, haben sie das gemacht. Als deranged Millionär. Aus Dafke. Ich habe gerade mein perfektes Lächeln geübt, falls mich einer spottet und sagt, dreh dich mal um und lächel, wenn dir was gefällt. Lächel doch mal. Ja. Warum hast du so ein trauriges Gesicht? Lächel doch mal. Schön, ne? Wunderschön. Gell, finde ich. So, Rebecca. Ja, Henrik. Ja, mein Name. Hendrik. Ich sehe. Da hast du. Ah, wir müssen nachher noch die Gedichte vorlesen. Nee, du kannst das ja da in deinen USB. Ich sehe. Post in USB. Andere Seite. Das ist ja scheiße. Wieso hast du das nicht gesagt? Fick-Fantasien, halbstarker Dauerunanierer. Ja, das wollte ich noch sagen. Das war in meinem Text, dann dachte ich, ich mache es überhaupt ganz ohne Text. Hier, aber das haben die über. Fick-Fantasien, halbstarker Dauerunanierer hört sich aber an wie Studio Braun. Das ist von dem einen, der ist ja Pierre Jacques irgendwas da. Wieso passiert das? Wo er auf der Elfenbeinküste war. Das ist ganz verrückt, dass ich gesagt habe. Das ist ja auch mal schon. Das sind so 3 Minuten, wie er da so lang geht in meiner Elfenbeinküste. Oh, so das Seele. Tut weh. Die Schönheit der Elfenbeinküste. Hast du es gefunden? Ja, wir müssen auch noch Fraktus gucken. Ja, okay. Aber der ist noch nicht auf DVD. Und dann da ganz oben. Ja, und Fraktus haben sowohl Jai als auch meine Mutter dran gekriegt. Jai dachte, es ist echt, es ist wirklich eine Band. Und meine Mutter dachte es auch, obwohl die da gelebt hat. Sehr alt. Er hat gesagt, kenne ich gar nicht, aber ist eindeutig neudeutsche Welle, hat sie mir gesagt. Affen braucht Liebe. Jai dran zu kriegen, ist ja nicht so schön. Nee. Nee. Das sagen, das ist, wir haben sie getäuscht. Na, okay. Das ist unmöglich, ja. Unpossible. Dafür braucht Hiebe. Brauchst du Hilfe? Soll ich was größer machen? Ich würde es gerne größer. Hättest du mal auch den macOS-Kurs im ZDV gemacht? Heute. Hätte ich mal. Mit Serge. Nicht, oder? macOS Arm dran. Lass mal kurz mich das öffnen, das ist ja ganz komisch. Mit Serge Gainsborough. Gainsburg. Borough. Gainsborough. Ja, das ist ODT, das ist natürlich. Serge Gainsbourg hat ja France Gall gesagt: Nein, das Lied ist über Pennies und nicht über Penis. Und die hat das geglaubt. Ja, ja, die spielt doch nur die Unschuldige. Später gab es auch den Bruch und dann hat sie nur noch Ella Ella gesungen. Sollen wir noch über tussiforum.de sprechen oder nicht? Tussenforum. Also jetzt langsam wird mir das zu extrem mit deiner Füßelei hier. Entschuldigung. Ich habe mitmachen. Ich bin doch nicht dein Merlin. Vom Tussiforum. Aber du hast die gleiche Frisur und ich vermisse ihn, weil ich ihn seit auch so unadäquat 2 Stunden. Er hat voll den guten Bartwuchs. Nicht letztens. Nicht letztens. Was, wieso? Ein Bart hatte der. Hat er auch manchmal so eine Pfeife im Mund? Ja. Und so eine Mütze. Unser Stuhl. Also das, aber jetzt hat er ja einen Vollbart, einen vollen Vollbart, so voll wie Tim. Wie das Alpha-Tim. Das glaube ich noch nicht. Bin doch. Tiere drin leben. Und essen. Ja. Max Breit hat auch immer ganz viel Essen. Ja, hält warm, hält kalt. Wenn man so Milch trinkt. Wenn man Hunger hat, muss man einmal so machen. Ja. Du kannst ja auch mit in das reinsprechen, wenn du was sagen musst. Wenn du musst. Okay. So, Bäcker. Ja, ich würde. Ich wurde eine darüber. Ja. Ja, wir müssen erstmal kurz reden, was wir machen jetzt. Okay. So, und dann passiert nichts. Das war ein Witz. Und dann nochmal einmal groß, so mit Schwung. Ja. Ja, okay. Ah! I get the gist. Just works. Ich war so wuschig wie bei einem Anblick eines I Love Beer T-Shirts. Ja, das war Entencap hoch 15. Ich finde es gut, dass man immer sagt, hoch irgendwas. Das Konzept ist merkwürdig. Ja, das ergibt doch keinen Sinn. Das ist scheiße hoch 3. Mal. Was? Scheiße. Da sagt man nicht, to the power of. Ja. Boah, das shit, to the power of 7. Das muss ich mal einführen. Also wie ist die Reihenfolge? Das ist what she said. Also du kannst ja... Du kannst ja war das ein Antrag? Lustige, oder wollen wir die einfach dann machen? Ja, dann komm, machen wir die einfach nächstes Mal. Okay, machen wir die nächstes Mal. Das ist ein Leiter. Ich finde das auch ganz gut. Ich finde das eigentlich auch ganz gut. Was, den Traum? Nee, die fünf lustigen Sachen. Ach so, okay. Fünf lustigen Lusti-Sprüche. Okay. Fünf? Wir ja. haben gar keine Gedichte vorgelesen. Ah, die Gedichte. Sollen wir machen wir noch die Gedichte? Sollen und dann wir die noch Schluss? Machen oder sollen wir die nächste Mal machen? Wir warten noch. Nein, ich glaube, das können wir heute noch machen, dann können wir noch wählen. Und dann sind wir vorbei. Aber es sind viele. Wir können es auch nächstes Mal machen, aber da müssen wir vorausschneiden, dass wir sagen, wir machen heute noch Gedichte. Ja. Sonst ist es ein bisschen komisch. Eins von beiden. Wir erwarten. Machen wir die jetzt doch nicht. Die Gedichte sind leider verloren gegangen. Ein Hund hat die Gedichte gefressen. Schwasch. Ja. Ja. Ist reingesprungen. Ja, können wir ja die Gedichte gefressen. Moderation einfach machen, oder? Okay. Ja. Ich sag einfach jetzt nochmal unsere Twitter und Facebook. Okay. Und dann. Okay, dann sag mal unsere gute Nacht. Unsere Facebook. Und dann lese ich die Gedichte vor. Und dann sagen wir Tschüss. Und dann machen wir noch was. Ich dachte, es wird wieder eine Giftschrankfolge. Nein, das ist alles okay. Yo. Das ist alles ganz normal.